Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Dann fangen wir mit unserer Sitzung an. Heute ist der 21.08. Es ist 20.40 Uhr. Wir haben ein bisschen länger Smalltalk gemacht. Ich mache mal schnell das Organisatorische. Aufnahme mache ich. Wortmeldungen. Wenn es gut läuft, machen wir es ganz normal im Mumble-Chat. Wenn es problematisch wird, machen wir dann das Pad auf dafür. Verabschiedung, Protokoll und Aufnahme der letzten Sitzung. Gibt es irgendwelche Einwände? Das ist nicht so, dann ist das damit beschlossen. Übersicht offener Aufgaben und Projekte. Glaube ich, dass im Moment nichts Aktuelles dazugekommen ist. Wir hatten ja vor 2 Wochen ein bisschen intensiver darüber gesprochen. Wenn doch, möge man sich bitte jetzt melden. Das ist nicht so. Protokollführer machen wir wie immer alle. Und ich übertrage es dann ins Wiki. Jemand was dagegen? Auch nicht. Und Versammlungsleiter kann ich ausnahmsweise mal machen. Möchte jemand anders oder hat jemand was dagegen? Das ist auch nicht so. Wir haben bis jetzt einen relativ kurzen Tagesordnungsvorschlag. Ich schlage vor, dass wir es von oben nach unten abarbeiten. Jemand was dagegen, weil irgendwas anderes wichtig wäre? Das ist auch nicht der Fall. Dann mache ich mal ganz kurz eine Pause, um mal oben die Sachen einzutragen, die wir gerade beschlossen haben. Und ich bitte trotzdem darum, dass, wenn wir irgendwas sagen, schreiben oder sonst, dass eben ein paar mehr mitschreiben. Sonst ist es für mich immer schwierig als Versammlungsleiter, wenn ich gleichzeitig auch noch Protokoll führen muss. Ich mache es mal kurz 30 Sekunden und dann bin ich wieder da. So, schnell ging's. Top 1, Antrag INI, gemeinsames europäisches Wahlprogramm. Wir hatten letzte Woche ein Kaminzimmergespräch, das ging ja auch über die Mailingliste, auch die Aufnahme des Gesprächs und das PEP wurde verteilt. Ich habe mal auf meiner persönlichen Wiki-Seite das mal zusammengefasst, was wir dort beschlossen hatten. Und ich wollte jetzt hier, oder steht ja schon da, einen Antrag stellen, dass die AG diesen Antrag unterstützt. Dafür brauchen wir natürlich eine Wiki-Abstimmung. Und deswegen wollte ich hier eine Abstimmung starten, dass das dann in die Wiki-Abstimmung geht. Aber wenn man sich vorstellt, dass alles so einfach ist, dann ist es dann eben doch nicht so, denn der Wischer hat Fragen. Bitteschön. Ja, ich habe jetzt hier nur 3 kleine Fragen reingeschrieben, die ich zu dem Antrag habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob man darüber nicht nochmal reden müsste. Das ist die Frage, ob wir das gleich machen wollen, damit das Thema geklärt ist, oder ob dafür einen extra Termin ihr beschließen wollt, mir ist das egal. Also aus meiner Sicht extra Termin nein, weil uns die Zeit wegläuft. Spätestens 7.9. ist Antragsschluss. Das heißt, wenn wir noch eine einwöchige Abstimmung machen, im Wiki, dann wird es irgendwann eng. Deswegen können wir gerne jetzt darüber reden. Ob wir dann den Antrag noch abändern, ist dann abhängig davon. Im Grunde genommen, ja, also meiner Meinung nach, wenn die AG dir nicht unterstützt, dann geht er trotzdem rein in ENI. Deswegen ist es meiner Meinung nach relativ wurscht. Aber wir können trotzdem natürlich gerne darüber reden. Und wenn es dann Kleinigkeiten sind, können wir sie dann auch nochmal überarbeiten von mir aus. Also fang doch einfach mal an, was deine Kritik ist und dann können wir kurz, einige von denen, die dabei waren, letzte Woche sind ja auch hier und dann kann man das ja vielleicht mal kurz durchsprechen. Gut, fangen gleich an. Erster Punkt, der Antrag sagt, dass die Finanzierung ausschließlich über Zentralbanken oder öffentlich-rechtliche Banken geschehen soll, um so die Abhängigkeit von den Finanzmärkten zu lösen. Erste Frage, warum soll man diese Brechung der Abhängigkeit mit der Ausschließlichkeit begründen, wenn es doch möglich wäre, das gar nicht ausschließlich zu machen, sondern nur als zusätzliche Option, weil damit könnte man die Abhängigkeit genauso gut brechen. Macht es also Sinn, die Ausschließlichkeit, also dieses Wort ausschließlich einfach zu streichen? Habt ihr alle den Antrag auf dem Schirm, weil sonst macht es wenig Sinn, darüber zu diskutieren. Also der Link ist im Pad. Offensichtlich haben es alle auf dem Schirm. Gibt es Meinungen dazu? Dann Thomas? Ich habe kurz drüber geschaut und mir ist auch aufgefallen, dass man ausschließlich durchaus weglassen könnte. Man ist natürlich ein bisschen betriebsblind, wenn man so einen Antrag entwirft, schreibt. Gestern gab es ein Paradebeispiel dafür. Mir ist es nicht aufgefallen, dass dieses Wort ausschließlich dann eventuell zu Problemen führen könnte. Allerdings sehe ich auch Vorteile dieses Wortes. Denn wenn du sagst, als zusätzliche Option oder du hast wahrscheinlich im Hinterkopf, wenn das denn passiert, dann bricht sowieso der Finanzmarkt zusammen. Bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das dann tatsächlich so ist. Und wenn man es einfach wirklich klipp und klar sagt, nein, weg von den Finanzmärkten, wir wollen das nicht mehr, weil wir die Erfahrung gemacht haben, die letzten 60 Jahre, dass das eben zu Problemen führt. Und deswegen wollen wir ausschließlich eine andere Finanzierung haben. Das ist meine Meinung dazu. Okay, aber es gibt ja nur zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass die Zinsen zu hoch sind und der zweite, dass ja, mit dem Handeln, dass es nicht gehandelt wird oder so. Nee, es gibt noch einen dritten Grund. Und zwar die Erpressbarkeit des Staates durch die Märkte. Ja gut, aber das geht ja über die Zinsen. Jein. Ja, die Zinsen stören ja, wenn ja den Staat im Grunde genommen sind, nicht. Dann gibt es auch keine Erpressbarkeit, oder? Ja, es gibt schon noch andere Gründe als die Zinsen für die Erpressbarkeit, aber egal, wollen wir das wirklich? Können wir machen. Aber ja, Hattie hat sich gerade nochmal zu Wort gemeldet. Ja, auch mal das Wort ausschließlich. Heißt es, dass eigentlich keine Bundesanleihen mehr ausgegeben werden dürfen? Nein, das heißt es nicht. Aber die dürfen dann nur noch über die Zentralbank verwaltet werden, oder? Das ist ja auch eine Form der Staatsfinanzierung, oder? Ja, die Staatsfinanzierung an sich stellen wir ja nicht in Frage, sondern also über, dass der Staat Schulden aufnehmen soll, sondern die Frage ist nur bei wem. Das ist das, worum es geht. Und eben nicht mehr über die ominösen Märkte, sondern eher entweder über die Zentralbank oder eben über öffentlich-rechtliche Banken, weil die Gewinne der öffentlich-rechtlichen Banken ja wieder der Allgemeinheit zugutekommen. Da steht aber bei, oder? Wo steht bei? Also wir sind im ersten Satz oben, im Antrag. Ja, du hast recht. Ich muss immer hin und her schalten, um zu sprechen. Da habe ich es nicht rechtzeitig. Ja, hast recht. Über ermöglicht noch. Ja, okay. Gut, okay. Erpressbarkeit. Also nicht nur die Zinsen, sondern auch die Möglichkeit, dass die Märkte sagen, nee, wir wollen nicht. Ja, nee, wir wollen nicht, gibt nicht. Natürlich geht das. Wir wollen nicht, wird darüber geregelt, wie hoch die Zinsen sind. Nee, eben nicht. Die Märkte hätten ja theoretisch die Möglichkeit zu sagen, nein, wir wollen nicht, dass ihr den auslaufenden Kredit verlängert, sondern wir wollen unser Geld zurück. Ja, aber das geht ja nicht. Also jetzt müssen wir vielleicht erstmal die Märkte definieren. Von was redest du als die Märkte? Also der Primärmarkt und Sekundärmarkt. Primärmarkt ist nun mal das die Bieterbanken und Sekundärmarkt sind dann die Versicherungen, die teilweise eventuell auch wirklich reiche Menschen die Staatsanleihen kaufen. So, und diese Anleihen laufen ja immer irgendwann aus. Und bis jetzt war es so, dass sie dann nicht zurückgezahlt wurden, sondern im Prinzip refinanziert wurden, gesagt wurden, okay, die laufen aus, das heißt, wir nehmen dafür jetzt wieder, geben dafür eine neue Staatsanleihe raus und sagt uns bitte, was ihr da an Zinsen für haben wollt, so mal vereinfacht dargestellt. Das hat bis jetzt ja auch einwandfrei funktioniert, aber ich kann mir die Situation vorstellen, dass dann, wenn jemand zum Beispiel ein großer Fonds oder eine große Gesellschaft auch eine große Menge Staatsanleihe hält, die zum selben Zeitpunkt ausläuft, dass sie dann sagt, nein, machen wir nicht. Und dann steht der Staat dumm da. Dann bietet der Staat aber trotzdem erstmal die Dinger an und dann hast du ein Überangebot und dann gehen die Zinsen dementsprechend hoch. Ich glaube, das ja, wird so. Hast du die Zentralbank sozusagen als ja, zinsregulativ. Ja, das kommt ja noch zu sich. Aber jetzt in der heutigen Situation glaube ich, dass der Effekt nie so sein wird, dass auf einmal alle sagen, wir wollen keine neuen Staatsanleihen und deswegen gibt es keine Kunden mehr. Sondern das ist in dem riesen Gebiet an Anbietern und Nachfragern handeln die ja die ganze Zeit. Ja? Und nur über den Zins passiert es dann, dass dann alle das verkaufen wollen, gerade loswerden wollen, dass da sozusagen kein Nachfragemangel entsteht und die Zinsen entsteigen, weil die Leute sagen, ich verkaufe die gerade alle. Gut, wenn wir dann sagen, das wäre das Einzige, was die Erpressbarkeit macht, dann halte ich das auch schon für verwerflich genug. Denn jetzt kommt dein Argument, gut, wenn man alternativ eben auch die Zentralbank oder die öffentlich-rechtlichen Banken mit reinnimmt, dann kriegt man das hin, dass die Erpressbarkeit weggeht, weil die dann dementsprechend die Zinsen so tief setzen, dass dann die sogenannten Märkte damit ziehen müssen. Sehe ich das richtig? Genau. Ich meine, nur so als vielleicht als Vorschlag, wenn man das Wort ausschließlich einfach nur streicht, ist halt nicht gesagt, ob das nur darüber gehen soll oder ob die anteilig machen sollen. Das lässt man dann quasi offen. Ich muss jetzt mal kurz intervenieren, weil irgendwie das verstehe ich nicht. Wenn wir das ausschließlich weglassen, implizieren wir, dass auch private Banken Staatsanleihen kaufen können. Und ja, das ist, glaube ich, nicht das, was wir eigentlich mit dem Antrag wollten. Warum wird es impliziert? Weil, wenn wir sagen, ausschließlich diese Alternative und diese Alternative, dann meinen wir keine andere mehr. Und damit sind die Privatbanken deutlich draußen. Aber, ja, okay, dann sind die draußen, klar. Ich meine, man kann es ja wollen, dass nur das über öffentliche, rechtliche und Zentralbanken finanziert werden soll. Ich will nur darauf hinweisen, dass die Abhängigkeit auch, weil es der erste Teil des Satzes ist, um die zukünftige Abhängigkeit zu brechen oder zu verhindern, unabhängig zu werden. Und das kann man halt auch ohne Ausschließlichkeit. Darauf wollte ich hinaus. Ja, ich kann das Argument nachvollziehen, dass man sich dann halt auch Optionen offen lässt, warum auch immer. Und dass es ja trotzdem so sein kann, dass dann tatsächlich ausschließlich über Zentralbank oder öffentlich-rechtliche Banken finanziert wird, aber dass man es nicht verpflichtend macht in dem Antrag, kann ich nachvollziehen, ja. Also ich glaube auch, dass es natürlich für einige, also dass natürlich eine Ausschließlichkeit noch krassere Forderung ist, wenn es wirklich dasteht und von einer Ablehnung möglicherweise natürlich auch mehr Widerstände erzeugt. Ja, das ist auch das, was ich im Kopf habe. Das ist natürlich für eine Zustimmung zu einem Antrag hilft, wenn man so ein Wort vielleicht nicht drin hat. Wobei ich persönlich natürlich der Meinung bin, dass ich das genauso will, ja? Dass es ausschließlich über öffentlich-rechtliche oder Zentralbank finanziert wird. Aber es geht hier natürlich auch um taktische Sachen, damit so ein Antrag überhaupt ins Wahlprogramm kommt. Aber ich meine, was unterscheidet dann diesen Satz vom Status quo? Ja, Moment. Ja, klar, es gibt jetzt auch öffentlich-rechtliche... Also wie viel Prozent Privatbanken haben wir denn? Bei den Bieterbanken jetzt, ja? Zum Beispiel. Ah, ich habe jetzt die Liste nicht im Kopf, aber ich sag mal, das ist so im Bereich 70%, glaube ich. Die meisten sind privat, definitiv. Ich glaube, bei so einer Landesbank habe ich schon mal, glaube ich, auch gesehen. Ja, 2 oder 3. Also ich finde es ausschließlich eigentlich ziemlich aussagekräftig und deutlich. Ich verstehe, dass diese extreme Forderung vielleicht Widerstand bewirken kann. Aber zum einen sind wir Piraten und müssen damit leben, dass wir sozusagen in so einem Wischiwaschi nicht weit kommen werden. Aber gut, wenn man das taktisch jetzt verkaufen will, dann muss man es vielleicht streichen. Gibt es auch andere hier, die eine Meinung dazu äußern wollen? Oder? Also ich denke, wenn wir das ausschließlich streichen, dann haben wir letztendlich keine Abweichung vom Status quo, dann brauchen wir den Antrag nicht wirklich. Das Argument, das ist sowas Ähnliches, was Piratos gerade gesagt hat, damit kann ich mich anfreunden. Es hat ja auch einen Grund, warum wir es so geschrieben haben. Eigentlich ist ja die Grundidee dieses Antrags, wir wollen weg von privaten Banken und so weiter. Und deswegen kam dieses Wort da auch rein. Ja, wie das dann nachher passiert, da kommt ja nachher noch ein weiterer Punkt von dir, Wischer, das ist sicherlich richtig, da können wir auch noch mal drüber reden. Außerdem ist es dann von der anderen Seite auch eine Pflicht, die Staaten zu finanzieren. Es ist ja nicht nur ein Recht, oder nicht nur die Staaten dürfen sich nur dort das Geld leihen, sondern das Geld muss auch entsprechend dann verliehen werden, zur Verfügung gestellt werden. Das ist natürlich problematisch, aber ich finde es richtiger mit dem ausschließlich drin. Also ich habe jetzt lange schweigend drüber nachgedacht. Nee, ich würde es drin lassen. Okay, ich habe mich ja so ein bisschen jetzt neutralisiert. Im Moment ist halt 2-1 für drin lassen. ich will auch jetzt hier nicht mit einem Meinungsbild oder sowas kommen. Denk mal, wir lassen das erstmal so und wir kommen zum nächsten Punkt von deinen Kritikpunkten. Jo, können wir machen. Zweite Geschichte ist, im Artikel, also in der Begründung, wird dann geschrieben, dass es nur um Staatsanleihen geht, dass nur über Staatsanleihen sich finanziert wird. Jetzt die Frage, warum erwähnen wir da nicht die Finanzierungsmöglichkeit über Kredite, die eben anders als die Staatsanleihen nicht handelbar sind? Denn die Gefahr besteht natürlich, dass quasi die Abhängigkeit weiter quasi besteht, weil die Sekundärmärkte immer noch genauso in die Staatsanleihenhandel eingezogen werden und sich die öffentlich-rechtlichen Banken sozusagen danach richten und dementsprechend auch die Zinsen anpassen. Und dann im Endeffekt nur darauf hinausläuft, dass die Zentralbank halt einschreitet. Ja, du beziehst dich jetzt auf den Werner-Vorschlag, richtig? Genau, Werner hat es ja auch vorgeschlagen, dass man sich direkt über Kredite bei Banken finanziert und nicht über Staatsanleihen. Ja, und da kann ich dir sagen, da gebe ich dir recht, das ist ein Fehler. Denn genau das war eigentlich gedacht. Genauso sollte die Begründung eigentlich auch lauten, aber wir haben es falsch formuliert. Okay. Also eigentlich soll es gar keine Staatsanleihen mehr geben, sag ich. Nein, dieses eine zusätzliche Möglichkeit wäre, dass nur noch öffentliche rechtliche Banken als Bieterbanken, also Primärkäufer von Staatsanleihen, auftreten dürfen. Dazwischen, ich weiß nicht mehr wann und wie das da reingekommen ist, aber die Idee war eigentlich, zu sagen, dass öffentlich-rechtliche Banken den Staat über Kredite finanzieren. Also der Werner-Vorschlag war schon bei uns im Kopf, bloß wir haben es halt falsch formuliert. Okay. Ja, die Begründung ist doch eh noch nicht zu Ende geschrieben. Ja, also der Antrag soll ja kurzfristig rein jetzt, aber da bin ich voll, und du siehst es wahrscheinlich auch so, Piratos, oder? Dass wir da einfach eine Falschformulierung haben. Ich weiß nicht, das ist ein ganz anderes Fass, diese Kredite. Das könnte man einen eigenen Antrag draus machen, persönlich würde ich das eher empfehlen. Weil es hat auch Nachteile, diese Idee. Ja, der große Vorteil dieser Idee ist ja die Nichthandelbarkeit von der Geschichte. Ja, aber das ist auch genau der Nachteil. Dadurch, dass sie nicht handelbar sind, bleiben sie in den Bankbilanzen. Das heißt, du hast überhaupt keine Möglichkeiten mehr, Geldvermögen aus Bankbilanzen rausfließen zu lassen, richtig? Du meinst also Geldvermögen von Privaten stillzulegen? Richtig. Und das ist natürlich auch ein Trick, die Wirtschaft anzufeuern, wenn dein Geld ständig auf deinem Girokonto rumliegt und du siehst, wow, ist das viel, ja, dann bist du viel bereitwilliger, irgendwas dir zu gönnen und kaufst mehr. Und damit, das ist der Trick von Werner, wenn er einfach diese Kredite nicht mehr, also die Staatsanleihen nicht mehr handelbar macht, schafft er einfach höhere M1 und damit wahrscheinlich wird die Wirtschaft angekurbelt. Und deshalb 6 Monate, nachdem das einführt, sagt er ja, geht die Wirtschaft hoch. Ja, genau. Ja, und das ist ja auch sinnvoll. Das Gegenargument ist natürlich die Gefahr der höheren Inflation, wobei ich die nicht sehe. Ist jetzt ein anderes Fass, aber das ist ja der Vorteil seines Vorschlags. Und vielleicht könnte man das auch ein bisschen anders formulieren, dass man dann sagt, eine zusätzliche Möglichkeit wäre, dass nur noch öffentlich-rechtliche Banken als Bieterbanken also Primärkäufer von Staatsanleihen auftreten dürfen oder die Staaten sich über Kredite direkt bei diesen öffentlich-rechtlichen Banken finanzieren? Also ich sehe das grundsätzlich nicht so direkt als Problem an, dass das mit dem Kredit jetzt nicht drin ist. Man kann es natürlich dazu schreiben, aber im Grunde, also der Antragstext an sich, der würde ja auch eine Finanzierung über Kredite beinhalten. Also da steht ja nichts von Staatsanleihen. Und in der Begründung haben wir dann eben 2 Möglichkeiten aufgeführt und gut, die Möglichkeit über Kredite ist halt jetzt leider nicht drin. Genau, und das hatte ich auch nochmal, sorry, dass ich unterbreche, das hatte ich auch in einer anderen Diskussion nochmal gesagt. Wir haben ja nur gesagt, das ist eine und eine zusätzliche, wir haben ja nicht gesagt, dass das die einzigen Möglichkeiten sind. Es gibt ja noch theoretisch noch mehr Möglichkeiten. Und die Sache ist auch die, dass es, ja, wenn man das jetzt in so einem Nebensatz erwähnt mit diesen Krediten, dass das wieder vielleicht Leute verwirren könnte oder dann wieder irgendwelche Folgerungen daraus sehen, die sie irgendwie nicht gut finden und so weiter, das vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Hätte ich hätte dann auch die Befürchtung, wie ist es dann mit den Sparen, Lebensversicherungen und so, die laufen ja über den zu leise. Anleihen betrifft es die? Versuche einfach mal ein bisschen lauter zu sprechen, Hetty. Oh, sorry. Also wegen dem Handel mit Staatsanleihen, davon leben ja die Lebensversicherungen und die Sparer brauchen ja den Handel mit Staatsanleihen. Und die Sparer, die in Lebensversicherungen ihr Geld anlegen wollen. Das hast du sehr gut erkannt, Hetty. Das ist ja auch ein Nebeneffekt, dass so etwas verhindert wird. dass Sparer sparen. Juhu, mit dem Effekt natürlich, dass es Preisblasen wahrscheinlich in den Immobilien geben wird und dann höhere Mieten geben wird, weil natürlich das ganze Geld, was vorher in Staatsanleihen investiert hat, dann in die Realwirtschaft fließt, zum Beispiel in Immobilienfonds. Ja, oder zum Beispiel in Solaranlagen auf Schulen. Und so viel Geld haben vermutlich die Versicherung gar nicht in Staatsanleihen. Gut, das ist jetzt ein anderes Fass. Piratus, deshalb würde ich genau dieses auch rauslassen. Also wenn wir jetzt den Kredit da reinpacken, ich verstehe die Idee und so, aber wie gesagt, da muss man, ich würde einen eigenen Antrag draus machen. Okay, also das war das Erste, was ich auch dachte, als ich das gelesen habe von Wischer, dass der, ja gut, es sind doch nur zwei Varianten, es gibt auch noch viele, viele andere Varianten, die möglich wären, Hauptsache weg von den Finanzmärkten. Ja, da ist auch nicht im, also steht ja auch nicht im Antrag selbst dann drin, sondern nur in der Begründung als Vorschlag. Ich meine, wir entscheiden das im Endeffekt sowieso nicht. Deswegen hätte ich es halt mit reingeschrieben. Nee, okay. Aber es war ursprünglich tatsächlich mal mein Gedanke, eben diesen Werner-Vorschlag mit aufzunehmen, und es ist ja eben anders formuliert worden, und ich halte es auch nicht für kritisch im Nachgang, weil es, wie gesagt, gibt ja natürlich noch mehr Möglichkeiten. Vielleicht fällt irgendeinem ja noch eine super Möglichkeit ein, dass nur noch Kinder unter 7 Staatsanleihen kaufen dürfen oder was weiß ich. Deswegen, das ist ja keine abschließende Aufzählung. Ja, aber das wirft zu viele Fragen auf. Das ist ein neues Fass, da stimme ich Piratus zu. Also ich würde das nicht in den Antrag mit reinpacken. Ja, im Antrag sowieso nicht. Es geht um die Begründung. Ja, aber auch da, weil der Antrag ist ja so kurz, dass die Begründung wahrscheinlich gelesen wird. Und wenn dann was auftaucht, dann kommen wieder Fragen und dann wird wieder diskutiert am Thema vorbei. Ja, sehe ich nicht, aber ist natürlich eure Entscheidung. Ja, denk an den unbedarften Leser, ne, der von nichts weiß von unserem Geldsystem und so weiter, der eben mit über diesen Antrag entscheiden soll. An den werde ich das auch austesten, keine Frage. Prima. Okay, nächsten Punkt. Nächster Punkt. Im Antrag steht, dass im Gegensatz, also dass die Eurozone sich halt mit diesem Artikel 123 eben eine Finanzierung über die Zentralbank verbietet. Aber, und dann steht im Artikel, in der Begründung des Antrages, im Gegensatz zu allen anderen Staaten der Welt, dass diese eine direkte Finanzierung über die Zentralbank quasi nicht verbieten. Oder ja. Und nun ist die Frage, stimmt das? Weil ehrlich gesagt, weder kenne ich alle Gesetze in allen Ländern, noch bin ich mir sicher, dass selbst die US-Zentralbank, die Fed, direkt Staatsanleihen kauft, sondern da glaube ich auch, dass sie mehr am Sekundärmarkt, also direkt von den Banken, die Dinge abkauft. Ist das inhaltlich richtig? Jemand behauptet irgendwie, so, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber er sprach von alle. Ja, ich glaube, das ist ganz, dieses Problem, was du ansprichst, ist ganz einfach zu lösen, indem wir nur das Wort allen streichen. Kann man machen. Weil es kann natürlich sein, wenn einer ankommt, nee, hier in dem Staat Zimbabwe steht in der Verfassung drin, dass das nicht möglich ist, und schon ist die Begründung oder ist dieser Satz natürlich dann obsolet. Also wenn man das allen streicht, dann ist das sicherlich sauber und dann ist es auch okay und nicht angreifbar. Ja, gut. Ja, dann mache ich das. Waren das alle Punkte? Das waren die drei Punkte, ja. Okay, hat jemand anderes, weil jetzt haben viele vielleicht den Antrag das erste Mal gelesen, gibt es da noch irgendwelche Fragen, Anregungen oder so? Gut, ich werde jetzt gleich das Wort allen streichen, also damit könnt ihr euch sicher sein, dass ich das jetzt tue. Und ich würde ganz gern den Antrag jetzt nochmal sagen. Ich beantrage, dass dieser Antrag für die Initiative Gemeinsames Europäisches Wahlprogramm von der AG Geldordnung und Finanzpolitik unterstützt wird. Also, wie gesagt, eingetragen wird er sowieso von mir. Egal, wie es rausgeht. Es geht jetzt darum, ob die AG sagt, ja, wir unterstützen diesen Antrag. Bei uns in der Geschäftsordnung ist es so vorgesehen, dass inhaltliche Positionen, und das ist eine inhaltliche Position, und Anträge, steht glaube ich genauso da dran, Wahlprogrammanträge, in eine Wiki-Abstimmung müssen. Also ich bitte jetzt um das Votum, ob wir es in die Wiki-Abstimmung geben. Das würde ich dann morgen tun. Damit wir dann bei dem Antrag dazu schreiben können, dass die AG Geldordnung diesen Antrag unterstützt. Zeile 71, 72 könnt ihr jetzt darüber abstimmen, ob es in die Wiki-Abstimmung geht. Ich werde in der Zwischenzeit mal kurz den Antrag überarbeiten. Irgendjemand hat da mal eine Farbe. Vielleicht, weil ich habe die immer, vielleicht kann derjenige die seine eigene Farbe einmal ändern. Danke. So, ich würde sagen 30, 40 Sekunden oder sowas noch. Ich habe es jetzt auch in dem Protokoll, also in dem Patch von der Sitzung vermerkt, dass wir dieses Wort allen gestrichen haben. Während ihr noch so ein bisschen abstimmt, kann ich nochmal erzählen, dass diese Sitzung also sehr gut war. Ich hatte das Gefühl, dass wir wirklich sehr, sehr konstruktiv und was vor allen Dingen sehr schön war, meine Voranmeldung, dass ich keinen dabei haben will, der über die Sinnhaftigkeit dieses Antrags diskutiert hat, sicherlich gefruchtet, weil wirklich nur Leute da waren, die gesagt haben, ja, wir wollen so einen Antrag, nur wir wollen eine vernünftige Formulierung dafür haben. Und das hat super funktioniert. Wir haben ungefähr 1,5 Stunden gesprochen. Die Aufnahme ist ja auch im Krähennest hochgeladen. Gestern hatten wir ja eine andere Sitzung, zu der Thomas eingeladen hat. Da war es ein bisschen komplizierter, weil allerdings auch ein Riesenfass aufgemacht wurde und wie Piratos so schön sagte, dort ein dickes Brett gebohrt werden soll. Da haben wir dann, glaube ich, nach 2,5 Stunden oder 3 Stunden abgebrochen und oder unterbrochen und haben gesagt, wir machen morgen oder übermorgen nochmal einen neuen Termin, um das fortzusetzen, weil es einfach schon zu lang war. Aber solche Sitzungen für Anträge, die in Form eines Kaminzimmergesprächs laufen, sind sehr, sehr fruchtbar, finde ich. Und wir sollten auch weiterhin sowas machen. Thomas, du warst ja das erste Mal gestern dabei, bist ja dann auch Versammlungsleiter gewesen. Wie fandst du das? Ja, war sehr gut. Also ich meine, der Antrag ist ja schon so quasi fertig, also der Antragstext und die Begründung. Ja, da fehlt es noch ein bisschen, aber es ist auch schwierig, weil es viel um Gründe der Krise geht und da sieht ja jeder irgendwie die Gründe ein bisschen woanders. Aber ich habe unter Sonstiges noch einen Punkt für den nächsten Termin eingetragen. Können wir da noch diskutieren. Okay, machen wir nachher. Ja, dann schließe ich mal die Abstimmung. Einstimmig dafür. Das heißt, ich werde dann morgen eine Wiki-Seite machen, also meinen Text von meiner privaten Wiki-Seite sozusagen rüberkopieren, dann in die Abstimmungsseite und das auf der Mailingliste ankündigen und um rege Teilnahme bitten, wie immer. Ich hoffe, es sind mal mehr als 8%. Und ja, den Antrag selbst, der Malte, ist jetzt leider schon wieder weg, der war zwischendurch mal hier. Den hatte ich ja mal gefragt, wie läuft denn das jetzt mit dem Antrag, der hat es mir kurz erklärt. Also den kann ich jetzt schon eintragen, ich kann jederzeit nachtragen, ob die AG das unterstützt oder nicht. Ich habe übrigens auch den Koordinatoren der AG Wirtschaft das auch geschickt und darum gebeten, dass die in ihrer nächsten Sitzung, die ist glaube ich nächste Woche Montag oder sowas, oder Dienst, ist egal, dass die das kurz ansprechen, ob die diesen Antrag auch mit unterstützen würden. Und dann bin ich dann auch gespannt, was von da kommt. Gut, dann kommen wir zu Top 2. Eingegangene Frage, das war Wischer, glaube ich, wieder, ne? Ja. Ja, also wir haben ja auf unserem Blog, vielleicht einige wussten es noch nicht, da war vorher ein FAQ-Bereich, den habe ich umbenannt in Kontakt und da konnte man halt quasi Fragen stellen, die dann in dem WordPress halt ersichtlich sind und ja, darüber könnte man uns halt Fragen stellen. Und da ist eine Frage eingelaufen, ich weiß nicht wann, aber wahrscheinlich schon eine Weile her. Die steht jetzt hier im Pad, es geht darum, dass wir irgendwann mal ein Buch von dem Bernhard Liedtheer angekündigt haben. Und ja, ich wurde nachgefragt, ob jemand weiß, ob dieses Buch schon herausgekommen ist, weil wir das für Anfang 2013 angekündigt haben. Hat da jemand Informationen, weiß da jemand was? Also ich weiß, dass AMT eigentlich sehr häufig über Liedtheer gesprochen hat und ich weiß nicht, ob er damals auch dieses Buch angekündigt hat, aber wenn, dann müsste der am meisten darüber wissen. Ja, also ich kann kurz kommentieren. Ich weiß nicht konkret, um welches Buch es geht. Ich weiß nur, dass Liedtheer sehr intensiv sich mit einer globalen Währung auf einem Warenkorbbasis auseinandergesetzt hat und auch sehr häufig von anderen Leuten zitiert wurde, wie Professor Margaret Kennedy zum Beispiel. Aber jetzt konkret dieses Buch, das angekündigt ist, dazu kann ich nichts sagen. Kann mal jemand kurz die Schweineseite von Amazon aufrufen und gucken, ob es ein neues Buch gibt? Ich habe nichts. Also ich glaube, das Buch gibt schon in englischsprachig, da hatte ich auch mal einen Blogartikel dazu veröffentlicht. Und diese Ankündigung für Januar, das war die deutsche Version. Ob die jetzt wirklich rausgekommen ist, weiß ich aber nicht. Das hatte er mir damals gesagt, dass die kommen soll. Also ich fasse Amazon nicht mal an. Wenn jemand von euch mal bitte kurz reinguckt. Ja, ich sehe nichts. Okay, ja, Wischer, du bist ja beim Blog ziemlich aktiv. Willst du da kurz einen Text da als Antwort verfassen oder so? Oder ist das gar nicht mehr sichtbar? Doch, also derjenige war so clever und hat seine E-Mail-Adresse mit eingetragen. Insofern kann ich dem antworten. Ja, das wäre schön, weil das dann, auch wenn es spät ist, aber dann wenigstens könnte man dann antworten. Ich habe mal den Link gepostet zu dem damaligen Artikel. Machst du das auch im Pad? Ja. Okay, also ich persönlich bin zum Beispiel, ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich bin immer positiv überrascht, wenn selbst nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr ich von irgendjemandem eine Antwort bekomme und der sagt, tut uns leid, dass wir so lange und wir haben es übersehen und was weiß ich und nein, gibt's noch nicht, aber wir haben es noch auf dem Schirm und wenn dann was kommt, dann werden wir dich sofort informieren. Also das sind Sachen, die kommen sehr, sehr positiv an. Alles klar, mach ich. Noch Fragen zum Top 2? Top 3? Vielleicht, ja? Wie hieß denn das Buch in englischer Sprache? Weißt du das, Cosmic? Oder stand das im Artikel? Warte mal, ich müsste selber gucken jetzt. Sag nochmal. Also das war Cup of Rome auf jeden Fall. Ja, es ist eigentlich gar kein Buch, das ist ein Report. Achso, ja gut, wenn es eine Report gibt. Kann man denn sonst den Bernhard Litter mal direkt anmailen und fragen, ob es da in der Zwischenzeit eine deutsche Übersetzung gibt? Ja, kann ich machen. Das wäre doch was. Und dann kannst du das dann ja Wischer mitteilen und dass er dann denjenigen dann die Mail schreiben kann. Okay. Kann das bitte jemand im Protokoll festhalten, damit wir es nicht vergessen? Jo, mach ich. Ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt keinen bestimmen, oder? Okay. Dann kommen wir jetzt zu Top 3. Von wem ist das eingestellt? Von mir. Bitte, Matthias. Ja, danke. Ich habe eben kurz vor der Sitzung oder während der Sitzung schon mit Arne gesprochen, der ja auch zum Orga-Team gehört hat, der Euvicon. Der hat jetzt die letzten 48 Stunden Wahlplakate aufgehängt im Landkreis Bergstraße in Südhessen. Der muss jetzt was essen, der war schlags kaputt, der hat jetzt nicht den Weg hierher gefunden. Ja, ich habe ein paar Bilder kurz vor der Sitzung noch auf dem Blog aufgeladen. Es gibt viel, viel mehr, aber man muss da sich immer auf eine Auswahl beschränken. Ja, was ist zur Euvicon vom Wochenende zu sagen? Also es gibt viel Gutes zu berichten, gibt aber auch einiges weniger Gutes zu berichten. Ich fange mal mit den weniger guten Sachen an. Das ist einmal, hat so ziemlich alles im Vorfeld, was mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Vernetzung mit ja, KV, LV und auf der Bundesebene mit der SG Presse, was diese Themen anbelangt, hat eigentlich nichts funktioniert. Das heißt, dadurch ist auch keine Öffentlichkeit zu dieser Veranstaltung gekommen. Wir waren 75 Piraten und dann nochmal 10 bis 12 Referenten, die dann nach und nach, immer wenn ihre Slots waren, dann vor Ort waren. Die Stimmung unter diesen Leuten war aber sehr gut. Das kann man, wie gesagt, sagen. Jeder, der dort gewesen ist, wird das bestätigen. Wir haben viel improvisieren müssen. Flexibel wie wir sind, haben wir eigentlich dann alles hinbekommen an den zwei Tagen und dass eine wirklich gute Veranstaltung daraus gekommen ist. Wir haben angefangen mit Buberns Rede, dort die Besonderheit, dass er zum ersten Mal, wie gesagt, auf ein Anliegen von uns eingegangen ist in seiner Rede, dass irgendwas nicht stimmen kann mit der ökonomischen Theorie und mit der Steuerung der Konjunktur und der Finanzstabilität, also der Zentralbank über den Zins. Das hat er also dort breit ausgeführt. Ich weiß nicht, welcher Ghostwriter ihm das reingediktiert hat, aber er hat es gesagt und wir sollten es uns nutzbar machen. Ansonsten hat Bernd wie immer eine relativ steife Rede gehalten, würde ich mal sagen. Aber dieser Punkt gilt es doch zu beachten. Katascha am zweiten Tag hat eine Grundsatzrede gehalten, die ich sehr gut finde und auf dem Krähennest sind alle diese Podcasts seit heute auch verfügbar, seit heute Mittag, können dort also angehört werden. Da ist auch eine starke Betonung jetzt, dass die Überwachung und diese Frage des Datenschutzes eindeutig mit privatwirtschaftlichen Unternehmen durchgeführt wird, nicht also von dem Staat und seinen Geheimdiensten alleine. Das hat sie sehr stark in den Fokus gestellt. Die Datenschutzrichtlinie in Europa, die neue, die zu Konflikten zwischen Europa und Amerika führen wird, weil dort wirtschaftliche Interessen der großen Monopolisten wie Google, Amazon und Microsoft und betroffen sein werden. Also wir haben auf jeden Fall viele Anknüpfungspunkte dort mit den Wirtschafts- und Finanz-AGs nach meiner Meinung erkennen können. Übrigens ist die Katta auch jemand, die Wirtschaftswissenschaften studiert. Wer das noch nicht gewusst hat, ich habe es auch nicht gewusst, Fand ich sehr gut. Danach gab's oder am ersten Tag gab's auch eine Rede von Volker Berghut. Er ist kein guter Redner, hat aber eine ordentliche Rede dort gehalten. Wir haben dann am zweiten Tag auch noch eine Rede von Bruno Kramm gehört. Zu den Slots oder erstmal zu den Medien, die da waren. Es war ein WDR-Doku-Team da, die mit ihren Kameras den ganzen Samstag bei uns waren. Die haben aber eine Langfrist-Doku mit Cornelia Otto, mit Nico Kern und noch jemand. Das heißt, die wird wahrscheinlich erst weit nach der Bundestagswahl gesendet. Wird also nicht medienrelevant jetzt sein. Höchstens danach dann irgendwann. Eine Journalistin vom Handelsblatt, die hat ein Interview mit Katascha geführt. Und noch eine zweite Journalistin von der Rhein-Main-Zeitung in Frankfurt. Das war's dann aber auch aufgrund der schon eingangs gesagten Dinge nachvollziehbar, warum. Aber ich denke, die richtige Nachlese, was die Orga-Sachen angeht, die machen wir nicht hier, sondern die machen wir dann, wenn das Orga-Team sich das nächste Mal trifft und dort ist dann eher der Platz dafür. Sodass ich es etwas kürzer nur fasse, diese Themen. Die Slots sind alle sehr gut gelaufen. Ich weiß nicht, kann ja jetzt gleich, damit ich nicht allzu lange rede, der ein oder andere mal sagen, der nicht dort war, ob der Stream gut war, also technisch gut war und was ihr zu Hause da empfunden habt, als ihr euch das angeschaut habt. Ich möchte jetzt erst einmal da ein kurzes Break machen und erstmal andere zu Wort kommen lassen. Gut, da fange ich gleich an. Sonst schreibt ihr kurz WM links rein, wer dann was dazu sagen will. Ich habe mir kurz die Seite vom Blog aufgerufen, habe festgestellt, da musst du noch mal kurz reingehen, dass das erste Bild links oben, dass das irgendwie nicht ganz passt. Da steht auch irgendwie ein R dann darunter oder so. Das ist wahrscheinlich ein reiner Formatierungsfehler. Schau es dir noch mal an. Aber was auch ganz wichtig ist oder witzig oder interessant finde ich, und zwar in Reihe 6, das rechte Bild, falls man ihn noch nicht kennt, das ist Nikolai. Und Arne kennt man ja, weil er auf seinem Profil auch ein Foto hat, aber dass man mal weiß, wenn Nikolai spricht oder schreibt, wer das überhaupt ist. Ich habe leider nicht viel Zeit gehabt an diesem Wochenende. Das habe ich ja vorher auch angekündigt, deswegen bin ich auch nicht hingefahren. Ich war halt privat sehr, sehr eingespannt. Aber ich habe es geschafft, wenigstens mir die Podiumsdiskussion, die am Samstagvormittag oder Mittag lief, fast ganz anzuhören. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, das war eine tolle Sache. Also wenn dann nachher die Videos kommen auf YouTube, könnt ihr euch davon überzeugen. Das war sachlich sehr fundiert. Es waren sehr informierte Teilnehmer an der Podiumsdiskussion dabei. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Was ich aber festgestellt habe, ich habe ja zwischendurch dann auch mal auf die anderen Kanäle der Orbicon umgeschaltet. Der Raum 2 war absolut unverständlich. Also das musst du mal gucken, Matthias. Ich weiß nicht, wer da aufgenommen hat oder so. Ich war zwischendurch mal drin, da war entweder nur irgendein Rauschen, obwohl jemand gesprochen hat. Dann hatte Arne mal irgendeinen Slot dort. Dort habe ich ihn gar nicht verstanden, weil er das Mikro zu weit weg hatte. Dafür den Frager, der irgendwo rechts am Rand saß, der war so laut, dass ich meine Lautsprecher wieder runterdrehen musste. Also das war nicht gut. Das ist Kritik. Zum Thema von den anderen Slots kann ich, wie gesagt, noch nicht sagen, weil ich sie noch nicht gesehen habe. Ich freue mich drauf, wenn sie kommen, weil ich glaube, dass da bestimmt richtig super Arbeit gemacht wurde. Also was ich, wie gesagt, gesehen habe, fand ich sehr toll. Zur Kritik an der Orga-Geschichte kann ich einfach nur sagen, mein Gott, Fehler sind dazu da, gemacht zu werden, und ich gehe davon aus, dass daraus gelernt wird und dass bei der Orbicon 4 das halt nicht mehr passiert, und wir können es jetzt nicht mehr ändern, dumm gelaufen, aber positive rausholen und das nächste Mal besser machen. Andere, die es online gesehen haben oder die da waren und was dazu sagen wollen? Ja, dann melde ich mich mal. Also ich habe ziemlich viel auf dem Stream verfolgt. Hat sehr gut funktioniert. Ich fand die Panels klasse. Ich fand die Reden sehr gut. Also es waren wirklich mal hochkarätige Leute da, die auch wirklich was sagen können. Also allein die Rede von der von der Kata war Hammer. Also was die für Themen da angerissen hat, ganz großes Kino. Nick Haflinger fand ich, hat einige wirklich sehr gute Dinge gesagt und insgesamt hat sich so die Veranstaltung wirklich sehr positiv dargestellt. Und das wäre für die Öffentlichkeit, sag ich mal, für die breitere wirklich aufschlussreich und interessant gewesen und hätte gezeigt, dass die Piraten hier, sag ich mal, wirklich an vorderster Linie in der progressiven politischen Entwicklung dabei sind. Und deswegen möchte ich jetzt mal eine Frage anschließen. Ich weiß, Matthias, du sprichst da vielleicht nicht so gern drüber, diplomatisch wie du bist, aber mich würde trotzdem nochmal interessieren, woran das liegt, dass diese Pressearbeit nicht funktioniert oder warum Leute da irgendwie Steine in den Weg legen. Ich kann es nicht begreifen, wie man so ein Event einfach vorüberziehen lassen kann, ohne Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wie kann das kommen? Genau, Paul, das hätte ich am liebsten jetzt auch gemacht. Fang mit Anita Möllering an. Ja, es ist ja nicht nur eine Erfahrung, die wir mit der Chefin in der SG Presse machen, sondern Sozialpiraten haben auch gerade eine Erfahrung gemacht. Die hatten eigentlich eine große Pressekonferenz in Berlin vorbereitet, die ist dann von der Anita Möllering ganz anders da irgendwie umfunktioniert worden, sodass die Sozialpiraten zum Schluss da gar nicht mehr vorgekommen sind. Aber das ist nur eine Anekdote. Ich habe vor 2,5 Wochen, als wir die Mumble-Podiumsdiskussion mit den 3 Journalisten hatten, da schon die erste Erfahrung gemacht, dass die erste Pressemitteilung, der erste Teaser rausgehen sollte. Das haben ja die Leute hier teilweise miterlebt, wie abends dann Thomas Gaul, Nordpirat, Vertreter der SG Presse, hier reingekommen sind. Und da die Vorwürfe halt sich teilweise an den Kopf geknallt haben. Also einfach, wenn man nur zuhört, wie die Kommunikation zwischen den Beteiligten geht, dann weiß man schon, warum das scheitert. Das hat dann eigentlich nichts mehr mit uns zu tun. Was sollen wir machen? Sollen wir auf den Tisch hauen? Es macht endlich mal. Oder was kann da vorgeschlagen werden? Also das letztendlich liegt es einfach an den beteiligten Personen, die da involviert sind, dass es nicht funktioniert. Das ist mein Fazit, mein bisheriges. Aber es kommt ja noch was anderes hinzu. Es kommt das hinzu, dass in Hessen der KV und der LV ein Bild von der Euvicon hatten, von der letzten, also von dieser programmatischen aus dem Frühjahr. Und die haben erwartet, dass so eine Veranstaltung jetzt wieder da ankommt. Und obwohl die KV-Vorsitzende ja in der Orga war und Volker Berghut, der Listenkandidat 1, an zentraler, an herausgehobener Stelle präsentiert worden ist mit einer Rede, der zweiten Rede nach Bundesbernd, ist es entweder nicht angekommen, oder es wurde schlichtweg nicht weitervermittelt. Ich habe da mit Olaf Finkbeiner, das ist ein im Vorstand des KVs Frankfurt, gesprochen. Der hat mir ganz offen gesagt, ja, die haben gedacht, es wird wieder so eine Euvicon wie im März. Und hätten wir gewusst, dass diese ganzen Personen da gewesen wären, da wären ja viel mehr gekommen. Und da hätten, also es liegt an Blockaden verschiedener Art, die teilweise mit den Themen was zu tun haben, Wirtschaft und Finanzen, mit die bekommen nicht mit, dass wir professionalisieren. Also Nick Haflinger, Volker Berghut und viele andere haben in ihren Reden und ihren Statements ganz klar betont, wie toll sie unsere Arbeit finden. Nick Haflinger, mittlerweile der Fraktionsvorsitzende NRW, ist hier mittlerweile Mailinglisten- und Blogleser. Seit Anfang dieser Woche habe ich ja den Koordinatoren geschrieben. Aber es gibt noch unheimlich viele alte Blockaden einfach wegzuräumen, die immer noch wirksam sind und uns das Leben schwer machen. Also das ist mal so das Fazit, Cosmic, warum und wieso. Ja, danke. Hetty? Ja, ich habe ja mit Thomas Küppers und noch ein paar anderen das Presseevent vorbereitet mit von den Sozialpiraten. Da ging es ja um Sockeleinkommen, Grundeinkommen und diese ganze Problematik mit Anita. Also da findet einfach die Kommunikation, bin ich wieder zu leise, also die Kommunikation ist sehr uneindeutig. Man kriegt nichts mit. Also wir haben jetzt zur Lehre daraus gezogen, man muss es selber machen. Die Sachen, die Informationen an die Presse, die müssen wir einfach selber rausgeben. Wenn wir uns auf Anita irgendwo verlassen, dann kommt gar nichts raus. Das ist ein ganz großer Fehler. Stefan, das müssen wir uns einfach zur Lehre nehmen. Also wenn da nicht eine andere Sohnsdeckung mal sitzt. Paul, wenn du was sagen willst, dann mach bitte WM links rein. Ich rufe nacheinander auf. Hetty macht zu Ende und dann ist Stefan dran. Ja, war eigentlich zu Ende. Wir sollten unsere Lehre daraus ziehen. Vielleicht Drachengroße fragen, ob sie uns helfen kann. Die ist super, super fit. Die war ja auch da. Ja, und Anita vergessen. Entschuldigung, nur ganz kurzer Einwand. Drachenrose konnte nichts machen. Sie hat die Entwürfe vor 2 Wochen gemacht, sie hat mehrere Entwürfe eingereicht. Sie sind nicht vorbeigekommen an der SG-Presse. Ja, nein. Wenn die Veranstaltung offiziell eine Privatveranstaltung ist, und das war sie doch, oder? Dann kann Drachenrose auch direkt an die Presse gehen. Dann muss sie das nicht übers Pressebüro einreichen. Also die hat ja auch jetzt eine Lehre daraus gezogen. Also die hat das mit der Euvicon mitgekriegt, die hat das bei uns mitgekriegt und ja, ich weiß auch nicht. Okay, wir müssen dran arbeiten, aber nach der Wahl, ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Also wir haben die Lehren gezogen. Ich kann mich auch erinnern, dass da irgendwie jetzt was war, dass Drachenrose in Anführungszeichen Beauftragte für die AGs wurde, pressemäßig. Also ich denke mal schon, dass es da Möglichkeiten gibt. Im schlimmsten Fall geht man direkt an den Bufo und schildert das Problem. Und also Lehren ziehen, nächstes Mal besser machen, alles gut. Stefan war zuerst dran. Ja, um da einzustimmen, ich denke mal, Danny und die Drachenrose, die waren ja auch also ich habe sie oft dann im Eingangsbereich ja gesehen, die haben ja das da gemanagt in der Lobby und dass die da vielleicht auch aktiver werden, eben dann nach der nach dem 22.09., dass ich glaube, wir können da noch einiges in die Richtung Unternehmen, da mit Richtung Presse, dass sie das einfach in die eigene Hand nehmen oder dass man die versucht so zu ermächtigen, dass sie da also wirklich nicht alles über die SG-Presse und so machen müssen und möglichst auch nicht über ein Bufo. Und weil man hat's gemerkt jetzt, also auch die letzten Tage irgendwo war ich, also den Tag nach der Euvicon, da war doch so ein Schäfer, war da, der hat ja auch da, also Paul weiß es noch, da ganz schlimm irgendwie gemeint, dass wir so, hat seinen Eindruck da bestätigt, sein Vorurteil da, dass wir so Freiwirtschaftler und Geldesoteriker hier und dass wir da noch, uns noch viel mehr ja, professionalisieren müssen oder so. Und also das kommt nicht von ungefähr, dass wir da auch unser Programm nicht ganz durchgebracht haben auf dem Parteitag. Ich hoffe echt mal nach der Wahl dann, dass es da besser wird und dass wir da direkt unsere Leute da, ja, dass die da aktiv werden, pressetechnisch, und uns da keine Steine mehr so in den Weg gelegt werden. Ja, das war's mal. Danke, Stefan. Paul? Den Eindruck von Stefan besteht. Und auch noch sagen, also ich hatte ja im Vorfeld auch mit einigen mit den Medien Kontakt aufgenommen, zum Beispiel ZDF Zoom und so weiter, die waren sehr auf bei der Euvicon, dann das nächste rechtzeitig informiert. Du liegst also unheimlich. Paul, du hast unheimlich Unterbrechungen, du liegst sehr stark. Wenn es nicht noch irgendwie nicht ganz was Wichtiges ist, Paul, würde ich sonst sagen, ja, man versteht dich kaum, das bringt nichts. Das ist übrigens kein neues Phänomen, das hast du häufiger. Klappt nicht. Ist jetzt besser? Versuch nochmal. Okay, letzter Versuch. Geht's jetzt etwas besser? Nee, ist immer noch. Also wie gesagt, das ist kein neues Phänomen, das hast du immer. Vielleicht solltest du mal irgendwie mal schauen mit deiner Internetverbindung, mit deiner Einstellung, vielleicht mal dich mit einem irgendwo in irgendeinem Raum treffen und das mal durchtesten oder so. Es ist ein generelles Problem bei deiner Kommunikation hier Mumble. Also das ist jetzt, wie gesagt, nicht heute, das habe ich schon seit über einem Jahr, kenne ich das so, dass es bei dir ein Problem ist. Ist jetzt ein freundschaftlicher, gut gemeinter Rat, dass du das mal überarbeitest mit jemandem und versuchst, dort eine bessere Verbindung hinzubekommen. Es ist öfters, aber ich glaube nicht immer. Ich habe den Paul auch öfters, also meistens, wenn er spricht, finde ich, kann ich ihn gut verstehen, ohne diese Haken dazwischen, aber gelegentlich, weiß ich auch nicht, dann sind es Aussätze. Okay, ich aus meiner Erfahrung, also das Paul, nimm das bitte nicht persönlich, ne? Also aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass es sehr, sehr häufig ist, dass deine Verbindung sehr schlecht ist. Und das kriegt man bestimmt besser hin. Das hilft uns allen. Das hilft dir, dass du besser verstanden wirst, und das hilft uns, dass wir dich besser verstehen und auch einschätzen. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal die hören, die selbst dort waren, wie. Nein, Paul, es funktioniert nicht im Augenblick. Also wie an AMT, Hetty hat ja schon was gesagt, aber nicht zur Veranstaltung. Schulim war da, Stimmbürger, Thomas Weiß, dass die vielleicht auch noch was sagen. Ja, dann würde ich auch noch ein paar Takte dazu sagen. Insgesamt fand ich es eine sehr runde Geschichte. Man hat meines Erachtens nach relativ wenig gemerkt, dass sehr viel improvisiert war. Die Qualität der Panels, auch der improvisierten, war sehr gut. Generell, was etwas kritisch beäugt wurde von manchen Stellen, ist, dass sich die Leute auf den Panels und auch die Piraten sehr stark einig waren in ganz vielen Dingen und dass die Kontroverse ein bisschen gefehlt hat. Aber das spricht wahrscheinlich auch dafür, dass unser Konsolidierungsprozess von Informationen sehr gut läuft und wir uns inzwischen einfach über viele Dinge schon ziemlich einig sind. Und von daher, es war eine schöne Präsentation. Wenn wir Presse gehabt hätten, wäre die Außenwirksamkeit bestimmt gut gewesen. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir genau an dem Punkt noch weiterarbeiten. Hetty? Ja, ergänzend zum Inhaltlichen möchte ich jetzt erstmal nichts dazufügen. Das war wirklich ziemlich hochrangig. Die Stimmung war wahnsinnig. Das habe ich noch selten so erlebt, wirklich. Ich will einfach jedem, der nicht da war, ans Herz legen, dass es sich so lohnt, wenn wir uns mal persönlich treffen. Die Stimmung war so herzlich und so warm und so angenehm. Muss man einfach erlebt haben und man nimmt das dann auch mit in die Mumble-Sitzung. Davon profitieren alle, denke ich. Also ich fand es auch gut, die Stimmung, ganz kurz. Nur, ich fand es schade, dass ich so schnell dann weg musste. Dann hätte er gerne auch noch länger die Nacht da ein bisschen was getratscht. Aber bin ja dann ins Kornhotel abgezischt. Ja, ich fand es auch sehr gut. Also die Panels waren inhaltlich echt top. Und also das Einzige, was ich wirklich schade fand, dass nicht mehr Leute da waren, aber gut, das war, haben wir ja schon diskutiert. Der Punkt von AMT, die große Einigkeit, muss ich sagen, ja, stimmt schon ein bisschen. Vielleicht traut man sich das nächste Mal doch, den einen oder anderen einzuladen, der ein bisschen mehr auf der neoklassischen Position sitzt, dass man den ein bisschen verlegen kann oder sowas. Stimmbürger? Die Stimmung war sehr gut, die Vorträge waren gut, auch wenn es teilweise improvisiert war. Es waren trotzdem 70 Leute da, obwohl viele beim Plakatieren sind und die anderen im Urlaub. Das war das Dreifache von der, Potsdamer Konferenz. Also manpowermäßig war also die deutlich von der Anzahl und von der Qualität besser wie jede Con, die es irgendwo mal wann gab. Das muss man ganz klar sehen. Orga-technisch da kann man noch vieles verbessern. Wir lernen ja dadurch und man muss viele Dinge dann vielleicht doch selber machen und sich vielleicht weniger auf andere verlassen. Dann ist man vielleicht verlassen und das mit der Presse, solange es diese Leute, wo da in der SG Presse direkt und indirekt beteiligt, ist da kein Blumentopf zu gewinnen und kann man auch nicht. Und da kann auch eine Martina Flasch nichts machen. Und der eine oder andere darf dann auch manchmal überlegen, ob er und was er in einer Diskussion sagt, ob das förderlich ist und nicht förderlich ist in der Außenwirkung. Aber ansonsten dieser Gegenwind für das einfache Verständnis, was Wirtschaften bedeutet, ist in der Basis, in der breiten Basis überhaupt noch nicht angekommen. Und da gilt es dran zu arbeiten. Aber rundum die beste Veranstaltung, seit ich so bei den Piraten bin, war das. Prima. Von mir noch ein kleiner Nachtrag dazu. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass am selben Wochenende auch noch die Häkelkon und noch irgendwas stattfand. Also, dass da sicherlich auch einige Piraten dann dahin gefahren sind, anstatt zur Eubikon. Das hätte, wenn das nicht parallel gelaufen wäre, sicherlich noch ein bisschen mehr Zulauf bekommen. Kurzer Nachtrag zu dem Talk davor. Cosmic hat hier gerade im Chat geschrieben, er hat die TH angeschrieben und er hat sogar gleich eine Antwort bekommen, dass das Buch in der deutschen Übersetzung draußen ist und ich bin über meinen Schatten gesprungen, auch mit Widerwillen, und habe Amazon aufgerufen und habe es gefunden. Ich habe es in Zeile 92 für dich, Fischer, dann für den Anfrager, habe ich den Link reingestellt. Also das Buch ist in Deutsch da, nennt sich Geld und Nachhaltigkeit. Gut, gibt's noch jemanden, der was zur Eubikon sagen möchte? Ja, das ist ja jetzt erstmal der erste Teil gewesen. Der zweite, der ist ja jetzt eigentlich in den nächsten Tagen notwendig. Wir müssen jetzt das Material so bearbeiten, dass wir die wichtigsten Botschaften sowohl auf Fotos, da natürlich keine Botschaften außer die gute Stimmung und die Personen, auf den Podcast und Videos schneiden und sie dann in den Social Media Kanälen und über die Blogs präsentieren. Schritt für Schritt und wenn möglich auch mit Texten. Es sind ja im Augenblick viele da, die anfangen zu schreiben, dass sich einige Leute da jeweils einem Slot annehmen und da eine Summary rausschreiben. Eine kurze über die wichtigsten Inhalte bzw. wichtigsten Erkenntnisse aus den Reden, natürlich genau das Gleiche. Und das ist der einzige Weg. Wir werden es nicht, nach meiner Erfahrung, ich habe heute mit zwei Journalisten sprechen können, mit Marc Schieritz und mit der Ulrike Herrmann, es wird nicht von der Redaktion aufgegriffen, Wahlkampfveranstaltungen. Das ist, da halten sich die Zeitungen und die Medien total zurück damit. Also wir müssen es aus eigener Kraft machen. Das ist jetzt nicht geschehen, wenn wir wirklich aus dieser super Veranstaltung mit dieser hohen Qualität noch was machen wollen, dann müssen wir das jetzt machen. Also das steht jetzt ganz klar im Vordergrund. Es hat jetzt 3 Tage gedauert und die Videos sind ja immer noch nicht fertig. Die dürften heute Nacht fertig werden. Das ist jetzt die nächste Aufgabe, die hier die gesamte Mannschaft eigentlich auch machen müsste. Ich weiß, Rudi, wir müssen ein Programm machen. 7.9., was ein Wahnsinnstermin, aber das ist ein anderes Thema, steht auf einem anderen Blatt Papier. Wir dürfen das jetzt nicht einfach in den Archiven, in den Kästen versinken lassen und dann gar nichts damit machen. Das wäre das Falscheste, was wir machen können. Ja, bin ich voll bei dir. Also ich habe auch kein Problem damit, über Blog, Twitter und Mailinglisten und sonst irgendwas das zu verbreiten. Das wird auch passieren. Also ich glaube nicht, da sehe ich das geringste Problem. Diese Überarbeitung der Videos und so weiter, damit haben wir ja wenig zu tun. Das machen dann ja die Jungs, die dann die Aufnahmen gemacht haben. Naja, also die machen das auch nicht. Das machen Stimmbürger und jemand, der ihm sagt, wo welche Minute oder wo die wichtigen Sequenzen sind, das müssen dann schon wir machen. Wir kriegen das Rohmaterial aufbereitet. Also die haben schon verdammt viel gemacht. In Wurze, ein Henning Halfpap und all die anderen, extra Tobi und. Die arbeiten seit Sonntag an diesem Zeug. Das sind ja gigantische Datenmengen, die da verarbeitet werden müssen. Beratus, du wolltest was sagen? Ja, nur kurze Frage, aber die kompletten Aufzeichnungen werden auch online gestellt. Ja, auf jeden Fall. Wir wissen bloß noch nicht, also Henning Halfpap hat den Stream gemacht, der ja anständig gelaufen ist. Er hat gesagt, dass die Qualität der YouTubes natürlich dann höherwertig ist, als der Stream war. Und Wutze hat auch gefilmt mit seiner Kamera, so dass wir aus 2 unterschiedlichen Perspektiven bzw. Quellen Material bekommen. Ja, aber da frage ich nochmal nach, was sollen wir jetzt tun? Ich meine, die Quellen liegen ja irgendwo anders auf irgendwelchen privaten Rechnern. Ich kann, selbst wenn ich mich anbiete, dann müsste er mir die per Post zuschicken, weil die kann mir ja nicht die Gigabytes hier irgendwo übers Internet drüber schieben. Nein, du suchst ja eine Rede oder einen Slot aus, über den du einen kurzen, eine kurze Summary einfach schreibst, die wir dann zusammen mit dem Video, wird da ja nicht jeder hier 1,5 Stunden, 2 Stunden Slot angucken. Der will vielleicht nur kurz eine Orientierung, was sind denn da die tollen Botschaften. Wenn er dann was Tolles da drin lesen kann in diesem kleinen Bericht darüber, dann guckt er das dann vielleicht anschließend auch. So war das. Das heißt, jeder muss sich da so einen Slot rausnehmen und dann eine Summary dazu schreiben. Ah, okay. Ja, dann kam das bei mir nicht richtig an oder vielleicht hast du es auch nicht richtig rübergebracht. Ist ja auch egal. Es gibt Material, was dann auch auf YouTube hochgeladen wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Und deine Aufforderung ist, dass AG-Mitglieder sich irgendwie zusammensetzen oder selber machen oder wie auch immer und sich das anschauen, eine kleine Zusammenfassung schreiben und das dann eventuell auf dem Blog oder wie auch immer, dann eine kurze Zusammenfassung dort formulieren und den Link zu dem YouTube-Video dann als sozusagen als Teaser was schreiben und dann den Link darunter und dann sollen die Leute sich das angucken. Habe ich dich richtig verstanden? Ja, das ist so, bloß wenn wir keine Doppelarbeit machen, sondern wir sollten uns einig sein, wer was dann macht. Wir haben 2 wichtige Reden und 5 Slots. Dann mache ich jetzt einen Vorschlag für dich, Matthias. Sobald die Videos auf YouTube sind, dann mach eine kurze Einladung über die Mailingliste. Wer Lust hat, sich daran zu beteiligen, trifft sich dann und dann verteilt man schnell die Aufgaben und jeder setzt sich ran und macht. Bilder könntet ihr jetzt schon anfangen. Also zum Beispiel, die Bilder müssen formatiert werden. Es müssen 20 Bilder ausgewählt werden, welche dann auf dem Piraten-Flickr-Account hochgeladen werden. sodass sie dann auch für alle Journalisten als Material von Piratenveranstaltungen abgreifbar sind. Genau, das ist schon mal die erste Aufgabe. Schon mit den Fotos geht's los. Schön, dass du da bist, Dani. Sag doch du nochmal, außerdem jetzt, das kannst du ja gleich nochmal über die Mailingliste jagen, diese, was du eben kurz gesagt hast. Du warst auch da. Wir haben eben alle Anwesenden so ein kurzes Statement abgegeben, wie wir es gefunden haben. Sag doch du auch noch was dazu. Ich fand, dass wir sehr gute Ansätze gehabt haben, dass wir uns vom letzten Mal her weiterentwickelt haben, aber dass es noch ein sehr weiter Weg ist, bis wir da eine Veranstaltung haben, mit der wir wirklich komplett zufrieden sein können, wo wir auch wirklich das erreicht haben, was wir wollen. Paul, ich habe dich gesehen, einen kleinen Moment. Okay, ich habe, also wie gesagt, erstmal das verstanden, was Matthias wollte. Ich habe jetzt auch das gehört, was Danny wollte. Kurz meine Reaktion auf dich, Danny, dieses Reinwerfen, ja, das könnt ihr jetzt schon machen, hilft uns nicht jetzt in dieser Situation, weil wir A, nicht wissen, wo sind die Bilder, wo können wir uns die angucken und wer soll das machen? Also hilfreich ist es, meiner Meinung nach, solche Aufrufe zu machen, auf jeden Fall über die Mailingliste und zu sagen, pass auf, wir treffen uns morgen Abend 20.30 Uhr hier im Raum, im Kaminzimmer, wo auch immer. Interessierte, die Lust haben, dort ein bisschen Texte zu schreiben, kommen bitte dazu und wir verteilen die Aufgaben. Wäre das ein gangbarer Weg für dich? Na, müssen wir gar nicht. Es geht eigentlich nur darum, dass wir jemanden brauchen, der mit Bildeditierung und Bildformat, also dass wir die Bilddaten, ja, mit einem Editor den Bildern hinzufügen. Also dass die Bilder alle getaggt sind, Euvicon, Piratenpartei, Dritte Europa- und Wirtschaftskonferenz. Darum geht es. Es geht, dass, also im Moment, der Unterstrich hatte das auch so schön auf Twitter beschrieben, was er da braucht. Also ja, du weißt, dir ist aber schon klar, dass 99,9% der Leute, die in diesem Raum anwesend sind, überhaupt nicht wissen, wovon du sprichst. Ja, ich suche ja nur den einen, der weiß, worum es geht und das organisieren kann. Weil ich kann es nämlich nicht und gerade halt diese Sachen sind Sachen, die ich nicht kann und ja, da brauche ich Hilfe. Also ich denke mal, das ist eigentlich eine Aufgabe der Auswahl der Bilder von dem Euvicon Orga-Team. Und wir sollten unbedingt am Freitag die Sitzung abhalten. Und ich hoffe, dass du bis Freitag jemand hast und dass wir uns dann verständigen, dass wir die 20 Bilder dort einvernehmlich auswählen, die dann als erster Schritt dort hinkommen, wo du es vorhin beschrieben hast. Sind es die Bilder von Robert Conan, wo da ja ständig war? Insgesamt. Die Bilder Teil 1 ist in Zeile 109, Rudi, und Teil 2 ist in 110. Wenn er es einlädt, oder das sollte man eigentlich noch einladen, wahrscheinlich für Freitag, oder Brax sollte einladen, dann kann man dann da diese Bilder auswählen. Und zu Rudi, es ist viel zu spät, wenn du einen Slot oder zwei Slots oder Vorträge gesehen hast, jetzt dazu schreiben, denn wenn die Videos online sind, dann kommst du mit dem Text viel zu spät. Also jetzt schreiben und dann wird das Video einfach eingebettet auf dieser Seite. Nicht ein Link, sondern eingebettet geht auch auf der Seite. Dann haben sie deine Worte zu diesem Vortrag oder Slot gelesen oder die Zusammenfassung. Aber diese Zusammenfassung, die sollte diese Woche Samstag, Sonntag fertig sein. Okay, nur zum Verständnis, Stimmbürger. Ich denke da jetzt an den Blog der Geldsystempiraten, dass dort eine Zusammenfassung geschrieben wird und das dann verlinkt wird. Du denkst jetzt wahrscheinlich an die Zusammenfassung, die im YouTube schon steht, richtig? Moment. Es geht auch um die Webseite der Euvicon, Rudi. Ja, okay. Ja, aber ich kann noch keine Zusammenfassung schreiben, wenn ich das Video noch nicht mal gesehen habe. Du kannst aber deshalb den Podcast anhören. Deshalb habe ich ja gesagt, derjenige, der den Stream gehört hat, also wenn Piratus jetzt den Stream gehört hat, dann kann Piratus diesen Dings zusammenfassen und dann kann man sagen, gut, okay, dann kann man bei den Geldsystempiraten in den Blog reintun und dann das Video einbetten, nicht verlinken, sondern einbetten, das ist nochmal besser. Oder auf der Euvicon-Seite oder dann selber auf der eigenen Seite. Aber die Texte müssen fertig sein, wenn das Video online ist. Aber die Audios was Matthias sagt. Also im Krähennest, Stimmberger, kannst du dann mal den Link zum Krähennest reingeben? Der ist im Patch schon drin. Okay, sorry. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, wie es den anderen hier im Raum gibt. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der das anders verstanden hat oder falsch verstanden hat. Bitte erklärt, was wir machen sollen, so, dass es alle verstehen. Die Podcasts anhören und eine Entscheidung treffen, wer welche Rede oder welchen Slot mit einem kleinen Begleittext über die wichtigsten Erkenntnisse bzw. Botschaften oder Informationen, die daraus hervorgegangen sind, zusammenfassen, textlich. Gut, das habe ich jetzt verstanden. Aber jetzt mal das Realistische, wie es denn funktionieren soll. Nur mit dieser Ansage hier in dem Raum klappt das nicht. Meine Idee ist zu sagen, Mailingliste rausjagen. Da draußen sitzen ja noch mehr Geldsystempiraten, die eventuell Lust dazu haben, sowas zu tun. Also über die Mailingliste rausjagen und sagen, hier findet ihr die Links in dem Podcast. Hört euch Moment. Wir könnten das doch auch jetzt hier aufteilen. Ich habe doch gerade gesagt, da sitzen draußen noch 40 Leute, die das lieber machen würden, als die 20, die hier sind. Naja, wird halt zwei gemacht und die bessere Variante wird dann genommen. Was ist denn daran schlimm? Aber wir könnten durchaus heute Abend hier eine Zuteilung machen auf freiwilliger Basis, wer halt für welche Sache am meisten Interesse zeigt. Okay, dann ich mache jetzt einfach mal eine ganz einfache Frage und ich bitte darum, wer auf diese Frage Ja sagen will, sagt einmal schnell Ja. Wer ist bereit, von den Anwesenden sich die Podcasts anzuhören und eine kleine Einweisung zu schreiben? Ja, für den DGB-Vorschlag der Marshallplan könnte ich mich da erwärmen. Reicht dir das, Matthias? Du siehst, es funktioniert so nicht hier im Raum. Das muss über die Mailingliste gehen und es muss eine Einladung sein auf einen Termin und sagen, jeder, der Lust dazu hat und Interesse hat, kommt bitte an dem Tag und dort verteilen wir die Aufgaben. Es stellt sich noch die Frage, ob du auf der Mailingliste wirklich mehr Erfolg hast. Und wenn das nicht klappt, dann heißt es eben, okay, dann ist das so. Dann kriegen wir es eben nicht hin in der AG. Aber hier im Raum wird es definitiv nicht funktionieren. Wenn man zuerst alle zusammentrommelt und einen Termin ausmacht und dann kommen, es gibt bestimmt den einen oder anderen, möchtest du zu einem Slot oder so einen kleinen Einleitungstext und eine kurze Zusammenfassung schreiben? Wenn ja, dann schick sie uns auf der Mailingliste und dann ist es gut, dann haben wir vielleicht 3-4 Texte, ob man die dann verwenden kann oder nicht. Das sieht man dann, wenn dann die Leute zu diesem Termin dann kommen, aber Samstag, Sonntag sollten Texte da sein. Wenn keine Texte da sind, dann haben wir es vergeigt, sage ich mal so. Genau. Ja, ich sehe das ja wie du. Ich sehe eben den Ansatz, den ihr hier gerade verfolgt, nicht. Ich glaube, das ist falsch. Also wir werden hier heute in der Sitzung werden wir keine Leute finden, die sagen, jo, das mache ich. Schon gar nicht, weil die das noch nicht mal gehört haben, worum es geht. Der richtige Weg wäre, heute Abend noch rausjagen über die Mailingliste. Ich habe einen Vorschlag. Ja. Mein Vorschlag wäre, man stellt ein schönes Pad an. Darin stellt man die einzelnen Themenbereiche, die angeguckt werden sollen, rein. Dieses Pad kann man auf die Mailliste setzen. Genau, dann können sich die Leute eintragen, welchen Teil sie machen möchten, gegebenenfalls. Und von mir aus können sie da auch gleich ihr Kommentar mit reinballern. Dann brauchen sie nicht über 50 Wege bei irgendjemandem das sammeln, sondern können es auch gleich damit reinschreiben und dann können wir das daraus übernehmen und in den Blog packen. Sehr gut. Ja, das ist ein richtiger Weg. Aber nicht jetzt hier heute in der Sitzung. Das wird nicht funktionieren. Ja, der Weg ist richtig. Den muss man gehen. Und zusätzlich muss man den gehen. Es gibt ja den einen oder anderen, der den Slot gehört hat im Stream und seine Gedanken im Kopf hat zu diesem Thema. Der kann das ja auch gleich tun. Der muss nicht warten, bis ein Video oder sowas da ist. Ja, das habe ich ja verstanden. Das ist ja auch okay. Da gebe ich dir auch hundertprozentig recht. Ich habe es einfach vorher, war die Ansage von Matthias eben so, dass ich sie falsch verstanden habe. Und jetzt weiß ich, worum es geht und das ist auch gut. Nur den richtigen Weg müssen wir finden. Und den richtigen Weg hat Wischer, glaube ich, gemacht. Und ja, ich kann jetzt entweder dir, Stürmbürger, oder Matthias oder Wischer den Auftrag geben, das Pad anzulegen und das auf die Mailingliste rauszujagen und die Links zu den einzelnen Aufnahmen, die im Krähennest sind, und massiv aufzurufen, bitte hört euch das an und wo ihr Interesse habt, schreibt was dazu und dann funktioniert's, aber nicht anders. Ich schlag Matthias vor. Ich bin so mit Arbeit unter, Bertolt, das weißt du. Wir müssen zusammen diesen 15 Minuten Zusammenfassung machen. Da wird uns schon genug Arbeit aufhalten. Ich würde mich freuen, wenn die Koordinatoren das übernehmen könnten. Ey Leute, ihr wollt jetzt nicht, dass ich das mache. Koordinatoren anwesend sind AMT, Cosmic und Wischer. Also einer von euch dreien, bitte. Es geht nur darum, ein Pad anzulegen und es über die Mailingliste und die Links zu den einzelnen Krähennest-Sitzungen dort. Und ein kurzes Vorwort, worum es geht. Ja, ich mach das. Danke. Danke. Okay. Ja. Kann man mich jetzt besser verstehen? Ja, das hört sich doch viel besser an, Paul. Sag was. Ja, also ich will auch nochmal ganz, also zum einen, Rudi, also ich denke schon, dass meine Qualität der Sprachausgabe hier in Mumble auch sehr, sehr gut sein kann. Richtig, manchmal bin ich an einem Ort, der nicht so optimal ist und dann kommt das auch so sprachlich nicht rüber. Ja, also ich will es natürlich wieder so kurz wie möglich machen. Also ich fand die Euvicon auch sehr, sehr gut, eben halt auch von der Besetzung. Da die hatte Qualität gehabt und gerade die Leute, die sich dann eben auch zu Wirtschaftsthemen dann äußerten, wie Joachim Paul, ja, NRW-Fraktionsvorsitzender, Katascha und wer auch immer, auch Pronogramm und so weiter, das hatte Hand und Fuß, das war erstklassig. Das zeigt mir auch, dass die Partei hier auch noch einen Wert hat, weil es von vielen Leuten, die ja doch ein Standing in der Partei haben, ich sag mal, doch erkannt, die Zeichen der Zeit erkannt haben und dass die sich doch in der sozialen Richtung bewegt haben und auch sich deutlich dahin bewegt haben. Und das zeigt, dass intern die Partei für mich lebt und jetzt nicht nur eine Schauspielertruppe ist und so weiter. Das war sehr gut. Dann möchte ich sagen, ich habe ja auch Kontakt mit den Medien im Vorfeld aufgenommen, zum Beispiel eben zu ZDF-Sendung Zoom. Sagte man mir, ja, das war etwas zu kurzfristig, aber bei der nächsten Euvicon oder ähnlichen Veranstaltungen würden wir gerne dabei sein und dann eben auch mit unseren Journalisten da bestücken. Eben halt zu kurzfristig. Auch Deutsche Welle hat sehr positiv reagiert und so weiter. Also da ist einiges machbar, wenn man eben halt auch jetzt den Mut hat, um zu sagen, okay, wir machen eben, wenn die SG Presse oder wer auch immer keine Lust dazu hat oder auch ich sag mal, auch irgendwie politisch da verhindert ist und so weiter, dass man das selber in die Hand nimmt und dann geht das auch. Dann schafft man auch die Presse einzuladen. Ein anderer Punkt ist, wo ich sage, naja, das könnte besser laufen nächstes Mal, dass man eben Twitter Nachrichten oder Fragen da vielleicht in die Podiumsdiskussion besser da einbringen kann, wo man auch vielleicht auch über die Mailinglisten oder wie auch immer vorher sagt, okay, liebe Leute, welche Fragen habt ihr denn? Die Slots stehen ja auf der Tagesordnung, vielleicht gibt es ja schon im Vorfeld von euch Fragen und so weiter und dass man die dann auch einfließen lässt, wenn so eine Podiumsdiskussion da vorhanden ist. Also da ein, zwei Fragen mehr wäre gut gewesen. Ja, das wäre es jetzt eigentlich so von meiner Seite. Ja, ich habe noch einen Ergänzungspunkt. Und zwar geht es jetzt mal um die Zukunft, um die Perspektive, was die AG eigentlich in Zukunft mit der Euvicon anstellen möchte. Also für die nächste. Egal, wo die stattfindet. Es wird die Euvicon bisher hauptsächlich getragen durch einen ganz gewissen Kern von Menschen, die hauptsächlich aus NRW stammen und dazu stoßen dann noch drei, vier andere, die hier eher im hessischen Raum sind. Aber es steht ganz klar an, was wir, die AG Europa hat sich weitestgehend zurückgezogen von der Euvicon, die hat nur noch eine Alibi-Funktion gehabt bei dieser Veranstaltung und die NRW-Leute haben deutlich gemacht, dass wenn das so einseitig bleibt und so weiter, dass das auf jeden Fall nach NRW wahrscheinlich verschoben werden muss. Das heißt, wir müssen uns schon als AG Wirtschaft und AG Geldordnung überlegen, was wir in Zukunft perspektivisch mit der Euvicon machen wollen. Ich denke, sie ist unser bestes Sprungbrett, um in der Partei wirksam Aufklärung betreiben zu können, vorwärts zu kommen, Anerkennung zu finden für unsere Arbeit. Wir sollten das auf keinen Fall preisgeben. Das bedeutet, dass wir uns breiter engagieren müssen. Also es war auf zu wenigen Schultern auch gelegen. Auch dieses Fazit muss man einfach mal ziehen. Ich verstehe, dass viele eine weite Anreise nicht machen können und dass Leute auch verhindert sind oder gerade im Urlaub sind und so weiter. Aber die Arbeitsbelastung ist schon enorm. Das waren 2,5-3 Monate Vorbereitungszeit und zum Schluss dann wirklich eine Hektik. Wie bekommen wir dieses Format, was ja total verändert worden ist, zustande? Die Schwierigkeiten, das zu besetzen mit Referenten, Stunden mit, das war unglaublich, was das für ein Rennen war. Diese Besetzung, die wir diesmal erreicht haben, mit Bundesbernd, mit Katascha, mit 5 Spitzenkandidaten, mit dem Fraktionsvorsitzenden, Landtagsabgeordneten und. Das fällt nicht einfach so wie Manna vom Himmel. Das können wir nicht jedes Mal erwarten. Da muss unglaublich viel dafür getan werden. Und deswegen die Frage einfach an die AG, was will die AG in Zukunft überhaupt mit einer Euvicon erreichen? Das sollten wir auf jeden Fall in der nächsten Zeit mal besprechen, uns Gedanken drüber machen und ob wir die Orga, ein Kernorga-Team muss nicht mehr wie 7-8 Leute haben, aber die Unterstützung insgesamt, die muss viel breiter, viel, viel breiter werden in Zukunft. Okay, ich habe viele Sachen, auf die ich antworte. Du hast halt sehr lange geredet, deswegen ist es schwierig für mich, auf alle Punkte einzugehen. Ich fange mit dem ersten Punkt an, wo du sagtest, dass die NRW-Piraten halt sagen, ja, wir sind sowieso die meisten, die da sind, dann ziehen wir das nach NRW. Eine persönliche Meinung dazu, im Grunde genommen ist mir das wurscht, ob das in Hessen oder in NRW stattfindet. Auf der anderen Seite finde ich den Ort Frankfurt an sich eigentlich nicht schlecht, weil es nun mal das Bankenzentrum ist. Aber wenn es dann nach NRW geht, mein Gott, dann ist das eben so. Das ist das eine. Das andere, die Kritik an der Zuarbeit und was die AG denn damit erreichen will, da stimme ich dir im Grunde genommen zu. Es liegt aber eigentlich auch ein bisschen an diesem generellen Problem, dass die Menschen in unserer Gruppe zwar alles toll finden, was wir machen, oder im Großteil jedenfalls, aber nicht immer bereit sind, auch viel Zeit zu investieren, um an solchen Sachen mitzuarbeiten. Das wirst du auch nicht ändern können. Ausrichtung und was dann die AG sich zukünftig vorstellt, halte ich für wichtig, eine wichtige Frage, die sollte auch im weit im Vorfeld der nächsten Euvicon, die wird ja wahrscheinlich vor der Europawahl stattfinden, auch innerhalb der AG diskutiert werden. Da werden wir dann wieder zu dem Punkt kommen, wer ist bereit mitzuarbeiten, und es ist nun mal schwierig, also du weißt, und die anderen Koordinatoren oder die Leute, die sich auch viel einbringen, Piratus zum Beispiel ist kein Koordinator, aber trotzdem macht er viel, das, was oftmals nicht gesehen wird, weil ich schicke ihm dann Sachen, die er dann irgendwo hochlädt oder so. Also es gibt Menschen in der AG, die wirklich viel tun, obwohl sie es nach außen gar nicht so darstellen. Aber irgendwo ist eine Grenze, und entweder schafft man die Menge der Leute, die mitarbeiten, zu erweitern, oder man sagt, nein, wir schaffen es nicht, dann müssen wir halt entweder die Menschen, die dann mitarbeiten wollen, an solchen Organisationen motivieren, dass sie mehr Zeit dafür investieren, oder man muss die Organisation umgestalten. Das ist das zu dem Thema. Ich wollte noch mal, aber weil du einmal dazwischen gegangen bist, noch was zu Paul sagen. Und zwar möchte ich ihn dafür loben, dass ich finde es gut, dass er Bemühungen gemacht hat, ZDF zu kontaktieren und Deutsche Welle war das, glaube ich, oder Deutschlandfunk zu kontaktieren. Auch das, seine Erfahrung daraus sollte man nutzen für die Zukunft, denn die haben laut seiner Aussage ja gesagt, sie sind schon interessiert, aber es ist kurzfristig oder nee, im Moment nicht oder so. Aber diese Kontakte sollte man nutzen, und zwar zukünftig frühzeitig nutzen, dort Kontakt aufzubauen, auch von mir aus an der AG-Presse vorbei, denn das kann der ganzen Sache nur hilfreich sein. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder irgendwas vergessen. Dani, ja, ich weiß, dass der Tag nur 24 Stunden hat, das geht mir nicht anders. Deswegen ist ja die Geschichte, die ich meinte, dass man versucht, ein paar mehr Leute einzubinden, auch wenn es schwierig ist, weil viele einfach sagen, nee, das ist nicht mein Ding, oder ich bin hier nicht Parteimitglied, um 24 Stunden am Tag zu arbeiten. Mein Gott, ja, was soll ich noch sagen? Es ist einfach... Ich habe einfach meine Meinung kundgetan. Hallo? Ja. Wischer ist der Nächste. Okay, Wischer. Nee, sei. Nee, dann Paul. Ja, also da nochmal ein bisschen konkreter zu werden. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Menschen gibt außerhalb der Partei, die durchaus bereit sind, gewisse Aufgaben zu übernehmen oder an einer Webseite oder an einer Plattform mitzuarbeiten und so weiter, ohne jetzt direkt einen politischen Einfluss zu nehmen. Da kenne ich einige, die sich auch bei mir gemeldet haben, wo ich sage, okay, auf diese Leute könnte man sich verlassen. Die könnte ich also auch konkret ansprechen, um gewisse Teilaufgaben, zum Beispiel Darstellung von eben Videos und so weiter, auch auf eine Plattform zu bringen. Und ich denke, die AG oder die AGs, die sollten sich auch da mal überlegen, die Plattform zu verbessern und vielleicht auch außerhalb von Wiki etwas dementsprechend programmatisch oder programmtechnisch zu gestalten, um dann eben auf die Wiki-Seiten dann zuzugreifen. Da gibt es eben halt auch Homepage-Baukasten hier von 1 und 1 und so weiter, die sehr schnell auch etwas bewegen können, auch in der optischen Darstellung einer Webseite und dann eben halt auf die Ausarbeitungen, die wir ja hier oder ja die Mitglieder der AGs herausgefunden haben, darauf zuzugreifen. Also ich finde das nicht so also schlimm dass das keine Zukunft hat, dass man da keine Leute findet. Also ich glaube schon, dass das möglich ist. Das zum einen und zum anderen würde ich sagen, naja gut, da werde ich mich später nochmal zu äußern. Okay, ich habe übersehen, Piratos hat sich zu Wort gemeldet. Du bist stumm geschaltet. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Also diese Kontaktdaten, die werde ich, kann ich weiterleiten an Matthias, die ich da habe, zu ZDF und Deutsche Welle und so weiter, dass man das eben auch also irgendwo abspeichern kann. Ja, perfekt. Piratos? Ja, jetzt hört man mich, oder? Ja, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es natürlich auch ein bisschen von sozusagen der Thematik der Euvicon abhängig ist, was es der AG bringt. Das Motto diesmal war natürlich nach außen treten und Wahlkampf machen und deshalb haben wir hier Podien gehabt. Beim nächsten Mal werden da wahrscheinlich wieder Programmanträge besprochen oder keine Ahnung, was dann gemacht wird. Aber das kann man ja nicht unbedingt so vorgeben, wie es Matthias eingefordert hat. Ja, das sehe ich genauso. Aber die Euvicon ist eine Veranstaltung, die sich langsam etabliert, ist noch nicht, aber langsam etabliert. Das war die dritte. Wir lernen jedes Mal dazu. Und die nächste wird vor der Europawahl sein. Also es wird also auch wieder eine Wahlprogrammveranstaltung sein. Und danach, ja, schauen wir mal. Aber es ist wichtig, dass wir sagen, wie wichtig ist uns diese Veranstaltung. Mir persönlich ist sie sehr, sehr wichtig. Auch wenn ich auch auf keiner bis jetzt dabei war, hat verschiedene Gründe, ist aber auch erstmal uninteressant. Aber ich finde sie extrem wichtig und sie hat uns bis jetzt auch nicht geschadet. Im Gegenteil, nur Vorteile für uns gehabt. Egal, wie gut sie gelaufen ist. Ich finde, das ist gar nicht wichtig. Schon ganz kurz, dass ich da reinbreche, aber ich finde, die Frage ist völlig unnötig, sich zu fragen, ob sie wichtig ist oder nicht. Es ist eh die einzige Veranstaltung, die wir haben. Also von daher, warum sollten wir die jetzt negieren? Dann haben wir gar keine mehr. Ja, genau, das ist ja mein Reden. Man könnte jetzt auch sagen, ja, die ist unwichtig, dann lassen wir sie einfach. Und finde ich falsch. Also ich bin der Meinung, egal ob es die einzige ist oder nicht, es ist eine wichtige Veranstaltung. Und deswegen muss das weiter forciert werden und ich rufe auch dazu auf und werde mich auch zukünftig bei den nächsten Veranstaltungen bemühen, mich noch ein bisschen mehr einzubringen, obwohl das schwierig ist, weil ich auch neben meiner AG-Tätigkeit ja auch noch private und geschäftliche Tätigkeiten habe, aber ich nehme mir das zu Herzen und versuche da auch ein bisschen mehr zu machen und rufe dazu auf, dass dann auch andere das so tun. Ja, die AG, ist noch jemand vor mir dran? Ich glaube nicht. Die AG Europa ist ja zu einem anderen Erkenntnisstand gekommen mittlerweile. Die hat ja nur noch eine Alibi-Funktion, also die hat dann noch, ist auf den fahrenden Zug aufgesprungen, als sie gesehen hat, dass es gut besetzt war. Man hat die INI ja parallel zur Euvicon gemacht. Das ist das zweite wichtige Gebiet, was wir am Anfang des Abends besprochen haben. Da gilt es auch ganz, ganz großes Augenmerk auf die wirkliche Neutralität zu haben, die bei der ersten Initiative wirklich vorhanden war. Also da sollte man auf jeden Fall Aufmerksamkeit darauf wenden. Kannst du das direkt mit der AG Europa klären? Weil ich meine, musst du mich wieder unterbrechen? dort hat man, wie gesagt, schon den Erkenntnisprozess, wir werden den Namen nicht aufgeben, wenn eine AG Europa nicht mehr teilnehmen sollte bei der nächsten Euvicon, was sich abzeichnet. Also sie war auf diesem, wie gesagt, nur noch mit der INI vertreten und der Thomas Küppers hat dem Chill gebeten, als Moderator auf dem Podium teilzunehmen, obwohl, wie gesagt, null Beteiligung an der Organisation der gesamten Veranstaltung gegeben war. Wir arbeiten eng zusammen mit der AG Wirtschaft, das funktioniert. Wie sich die AG Wirtschaft eingebracht hat, von Prax hat die gesamte Webseite gemacht, Bastian hat im Backoffice gearbeitet, hat die also hat wahnsinnig geschuftet an den zwei Tagen, auch im Vorfeld schon. Er hat das ganze Zeug mitgeschleppt, extra mit dem Auto von Brandenburg runtergefahren, diese wunderbaren Ständer, die ihr da gesehen habt, mitgebracht und noch viel, viel Technik. Sein ganzes Auto war übervoll, als ich ihn wegfahren sehen habe. Und wie gesagt, die NRW, in uns, in Paul, in Nico Kern, Wurze, extra Tobi, all die sind das Rückgrat. Die sind das Rückgrat von so einer Veranstaltung. Wie gesagt, so eine Veranstaltung und gerade mit der Lernkurve, wie wir sie gerade hinlegen, dass sie nächstes Mal noch besser werden soll, noch professioneller, bedeutet auch eine professionelle Vorbereitungszeit. Das ist wirklich, unterschätzen vielleicht hier auch einige, was das für ein Organisationsaufwand ist. Möchte ich anmerken, alle 5 Koordinatoren der AG Wirtschaft haben irgendetwas getan. Ja, ganz kurz auf das, was Piratos eingeworfen hat mit der AG Europa erklären. Nein, halte ich für falsch, die Frage. Es geht, Matthias, jedenfalls habe ich es so verstanden, in erster Linie um die Frage, ist es denn immer noch eine europäische Wirtschaftskonferenz, wenn denn die AG Europa nicht dran teilnimmt? So, das beantworte ich ganz klar mit Ja. Ja, genau. Das ist eben das, was im Kern deine Frage in deinem Kommentar gerade war. So habe ich verstanden. Die Frage ist so leicht zu beantworten. Ja, Piratos, darf ich einfach meinen Satz zu Ende sagen? Dann kannst du gerne anschließend dich zu Wort melden. Also, meiner Meinung nach ist es völlig wurscht, ob die AG Europa daran teilnimmt oder nicht. Deswegen ist es trotzdem eine europäische Wirtschaftskonferenz. Das ist das eine. Und das andere ist, die Situation im Moment in der AG Europa kann sich auch innerhalb von 3 Monaten ändern. Deswegen würde ich da überhaupt keinen Wert drauf legen und auch gar nicht darüber diskutieren. Jetzt würde ich ganz gern die Wortmeldungen eins nach dem anderen durchziehen. Als erstes war Paul, dann Piratos und dann Stefan. Ja, ich möchte einfach eure Meinung unterstreichen, Rudi und Matthias. Also auch die AG Europa hat nicht so viel Wert legen, mit der Berechtigung, die bei jeder Euro beizuhaben. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Und ich würde auch sagen, die versuchen vielleicht auch ein Konkurrenzprodukt aufzubauen. Kann ja auch durchaus sein. Ja, und auch Wissen abzuziehen. Aber wir müssen eben halt unsere Seite stärken und auch natürlich programmtechnisch stärken mit einer durchgehenden Plattform, ja, wo man sagen kann, oh, das ist die Homepage der AG Wirtschaft, der AG Geldordnung und Finanzpolitik und dabei wie möglich stetig. Und das heißt nicht nur dann, wenn es Neuvicon gibt, sondern eben immer pflegen und hegen, so dass man, aha, da findet man den Teil dieser AG wieder und das ist eben auch für Nicht-Wähler, Nicht-Piraten und so weiter sehr attraktiv, da drauf zu gucken. War ja auch fertig jetzt. Ist angekommen. Richtig, fertig. Wie habe ich es jetzt gemacht? Stefan oder Piratos? Piratos hast du gemeint. Okay, gut dann. Ja, ich würde jetzt mit diesem AG Europa-Bashing aufhören. Es gibt keine offizielle Aussage von Ihnen, dass Sie nicht mehr daran teilnehmen wollen. Das sind alles nur Spekulationen. Und außerdem finde ich auch dieses vorher Ausgrenzen total unnötig. Wir sind ja schwer für Inklusion, ja, und deshalb sollten wir die Türen offen halten für jede AG, die irgendwie da konstruktiv beitragen kann. Und ich kann im Endeffekt das nur, was der Rudi sagt, unterstützen. Mal abwarten, wie die Winde wehen. Stefan? Ja, würde ich auch so sehen. Also mir wäre auch wesentlich wohler im Bauch, wenn mal die Europa jetzt die Leute da irgendwie wieder dranbinden könnte. Und also gerade weil ich da von der Linkspartei da, dieser Digi, wo da jetzt beim DGB dann da den Vortrag zum europäischen Zukunftsvorbild gehalten, vom DGB, der Digier, oder wie der heißt, ja, das ist, glaube ich, ja auch von der AG Europa, glaube ich, ausgegangen, oder? die hatten den, glaube ich, auch da irgendwie dann zugeladen oder jedenfalls kam es, habe ich den Eindruck gehabt, dass es so über AG Europa ziemlich ging. Ja, der war auch dabei, der Chill, also deswegen. Und ich denke, das ist so ein bisschen die realwirtschaftliche Komponente auch, wo die haben da doch ziemlich einen direkteren Draht irgendwie, dass die versuchen, dass Europa, wie es jetzt die nächsten Jahre sich also herausbildet, so da, dann direkter beeinflussen als unsere eher langfristig angelegten Konzepte, habe ich den Eindruck. Und das sollte man doch da ein bisschen dranbleiben, sonst sind wir immer mehr die Visionäre in die Richtung und das wird dann gern so ausgespart halt auch und ist direkter davor gezogen. Also da, wenn wir da dranbleiben könnten und da wäre besser. Okay, ich wollte noch ganz kurz was sagen. Piratos, das Wort Europa-Bashing oder Europa, AG Europa-Bashing fand ich ein bisschen unangemessen. Ich glaube nicht, dass das die Intention von Matthias war, sondern einfach nur die generelle Frage, wie soll die weitere Ausrichtung sein, und meine Meinung dazu habe ich ja geäußert. Also Euvicon ist Euvicon, egal ob welche AG auch immer daran teilnimmt, und ich bin davon überzeugt, dass sich das schon findet. Ich meine, meine Fresse, es gab halt jetzt eine Situation, aus welchen Gründen auch immer, weil die sich nicht einig wurden, wer daran teilnimmt oder was auch immer, interessiert doch keine Sau. Es wird beim nächsten Mal wird's vielleicht ganz anders sein. Da wird vielleicht 90% Europa-Themen sein, weil das vor der Europawahl ist. Und deswegen bin ich da völlig entspannt. Und ich glaube, Matthias wurde eher falsch verstanden. Oder ich habe es völlig falsch verstanden, das kann Matthias gerne widersprechen. Also es geht hier nicht um Bashing einer anderen AG oder sowas, sondern es ging ihm eigentlich um die generelle Frage, wie soll die Richtung weitergehen? Wo soll die Euvicon zukünftig stattfinden? Machen wir einen festen Ort, so wie es in Potsdam zum Beispiel mit der anderen Konferenz ist, komme ich gerade nicht auf den Namen, oder lässt man sich darauf ein zu sagen, okay, man geht weg von Frankfurt Richtung NRW, weil dort eben mehr Interessenten da sind oder so. Das sind Themen, die kann man gerne diskutieren. Ich persönlich bin halt der Meinung, Frankfurt ist der richtige Ort für die Geschichte, zweimal dort stattgefunden, hat zweimal super funktioniert. Es ist der Ort der Banken, kann man fest dort anlegen. Ich hätte aber auch nichts dagegen zu sagen, wenn NRW sich durchsetzt und man macht es dann in, welche Städte gibt es denn da? Köln oder Düsseldorf oder Duisburg oder was weiß ich, solange es nicht gerade irgendwo durch einen Tunnel geht in Duisburg, kann man da genauso machen. Also das ist ein völlig sekundäres Problem. Wichtig ist, dass wir gemeinsam mit so viel wie möglich Beteiligten, auch von so viel wie möglichen AGs, weiter an diesem Konzept arbeiten, denn es hat sich gezeigt, dass das Konzept gut ist und dass es der Partei hilft und auch allen Themen hilft, und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten das weiter forcieren und auch so weiterarbeiten. Gut, gibt's noch einen Redebeitrag zu diesem TO-Punkt? Ja, ich bin immer wieder erstaunt über die Naivität, die hier in der AG herrscht. Man kriegt hier nicht mit, auf welchen Kanälen und welche Art und Weise hier versucht wird. Wir haben es am Anfang gesagt, was ist schiefgelaufen. Bei der SG Presse, bei verschiedenen Tweets, die über die Runden gelaufen sind. Besonders negativ hervorgetan hat sich wieder mal Thomas Gerwert, der sogar massiv eingegriffen hat, dass Pressemitteilungen auch in der Nachlese sogar von der Euvicon nicht erscheinen, in die Tonne treten, kein Nachrichtenwert und so weiter, wird hier alles nicht zur Kenntnis genommen. Ist einfach nur Europa-Bashing und Matthias fährt für seinen Feldzug gegen die AG Europa. Man bekommt hier überhaupt nicht mit, wie dort gearbeitet wird, wie dort gebuddelt wird und so weiter. Und das darf man sich einfach nicht gefallen lassen. Diesen Standpunkt werde ich weiterhin hier aufrechterhalten. Und wenn Sie sich verabschieden wollen von der Veranstaltung, soll mir es recht sein, wir können die Europa-Thema ohne Sie machen. Wenn Sie konstruktiv arbeiten wollen, sind Sie herzlich willkommen. Aber wenn Sie weiterhin auf diese Art und Weise gerade auch unter der Gürtellinie arbeiten, ist das nicht hinzunehmen. Ey, da muss ich jetzt aber mal dazwischen hauen, Matthias, weil das geht gar nicht. Du fängst mit einem Beitrag an und lässt die wichtigen Fakten, die du jetzt gerade im Nachgang gesagt hast, nachdem die Diskussion beendet ist, haust du die auf den Tisch. Also entweder bringst du die am Anfang der Diskussion und auch mit Namen und Punkten, dass wir dann auch vernünftig darüber diskutieren können, oder du lässt es ganz sein. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich finde es nach wie vor schlecht, wenn wir uns da so dann entzweien hier. Und ich meine, ich war ja schon von Anfang an kein Fan von der AG Europa mit dem Chill und so weiter, aber die haben jetzt doch, das hat das Beispiel mit dem DGB jetzt gezeigt, die so gerade solange wir in der Opposition sind und uns darauf einstellen müssen die nächsten Jahre, falls wir überhaupt reinkommen, das ist der Punkt, dass die AG Europa wesentlich irgendwie real wirtschaftlicher hier vorangeht. Und so zum DGB und diese, eben weil es auch mehr Mainstream ist irgendwo und da Kompromisse sucht und andere Leute heranzieht, als wir sind da mehr ganz anders so. Das merkt man auch zur Linkspartei, finde ich, wie wir uns abgrenzen, dass wir da viel utopistischer rangehen und so ihr wisst schon, so langfristige Projekte da raussuchen mit Visionären einfach, die aber nicht so nicht von hoppla, von jetzt auf nachher dann umsetzbar sind. Also da müssen wir gucken, denke ich mal, dass wir innerhalb der Partei nicht totalen Boden verlieren und einfach ein Realitätsbezug, dass der einfach noch da ist, sage ich mal. Ich will noch mal ganz kurz, das ging jetzt ein bisschen vom Thema wieder weg, was du gerade gesagt hast, was wir vorher besprochen haben, noch mal ganz kurz konkretisieren, was ich Matthias gerade vorgeworfen habe. Du hast angefangen, die Diskussion einzubringen, inwieweit die AG Europa sich beteiligt hat oder nicht, und bist aber nicht konkret geworden. Und dann gab es von Piratos und von mir und von, ich glaube, Stimmbürger, gab es Wortmeldungen, die gesagt haben, ist nicht so wichtig und können wir machen und tun. Und nachdem das geklärt war, kommst du plötzlich mit Fakten, die vorher nicht auf dem Tisch waren. Und das bemängel ich, und das möchte ich dich bitten, dass du das in Zukunft unterlässt. Wenn du was kritisierst, dann bring bitte gleich die Fakten und nenn die Namen, nenn die Vorgänge, und dann können wir darüber diskutieren. Denn diesen Nachsatz, den du da gebracht hast, ich kann das aus deiner Sicht verstehen, dass du verärgert bist, aber das hilft uns hier nicht. Und das hat mich jetzt ein bisschen aufgeregt. Mich regt auch so manches auf, hauptsächlich dieses dauernde gleiche dumme Gerede von Piratus in dieser Frage. Und da platzt mir auch manchmal der Kragen, weil jedes Mal kommt das gleiche Zeug aus der Ecke. Und das ist auch nicht mehr auszuhalten, Rudi. Da kann man auch manchmal dann die Hutschnur hochgehen. Es ist einfach nach 18 Monaten dann manchmal doch zu viel. Ich habe den Tweet jetzt mal ins Mumble reingepostet von Thomas Gerwart. Ich verstehe den Matthias in der Hinsicht sehr gut, warum er das jetzt so argumentiert hat. Da wird einfach in dem Moment deutlich, was Danny vor einem halben Jahr schon mal so gemeint hat: Wenn man vernetzt ist in der Partei, dann kriegt man das eine oder das andere einfach mit. Wenn man weniger vernetzt ist, kriegt man weniger mit. Wenn man dann so eine Veranstaltung hat und liest dann so einen Tweet und es läuft an einem oder dem anderen vorbei, dann macht man halt ein Fragezeichen. Und wenn ich nicht so vernetzt bin und diesen Tweet so toll finde, dann ist einfach eine Charakterfrage, aber das hat generell, da möchte ich Matthias widersprechen und Piratus gleichzeitig, das hat nichts mit der AG Europa zu tun, denn die AG Europa besteht aus vielen Mitgliedern, und das sind es halt 3 oder 5, sage ich mal, die anders einfach ticken, wertfrei jetzt gesagt, und da darf sich dann jeder denken, ob er mehr zu diesem Tick steht oder zu dem anderen Tick, aber generell so ein Tweet nach der Aktion finde ich nicht toll, oder Rudi? Also vielleicht der Transparenz halber sollte man den Tweet vorlesen, weil ich finde ihn völlig unkritisch, wenn man den liest. Natürlich könnte man da irgendwie eine Böswilligkeit drin sehen, aber da fragt jemand, ob es Presseberichte gab. Ja. Hallo Euvicon Orga-Team, gibt es Presseberichte oder so zur Veranstaltung? Ich habe beim ersten Screening nichts gefunden. Übersehen? Fragezeichen. Ich finde an dem Tweet da überhaupt nichts Kritisches. Das ist eine Frage und da kann man drauf antworten. Hast du es nicht gemacht oder Matthias geantwortet? Darum geht's wieder gar nicht. Ihr habt einfach nicht die Informationen, die vollständigen. Und viele von denen sind es vielleicht auch hier nicht möglich, sie alle hier zu bringen. Das mag dich aufregen, Rudi, und so weiter, aber so ist halt mal die Art und Weise, wie teilweise so in der Politik, Piraten... so läuft Politik, ganz genau. Ja, aber Matthias, lass mich ausreden, bitte. Lass mich bitte ausreden jetzt. der Piratus nimmt jetzt nur auf den Tweet Stellung. Der Thomas Gerwert ist in der SG Presse angeschlossen als Wahlkampfkoordinator Niedersachsen. Er wusste genau in den ganzen 2 Wochen, dass gar keine gar keine Pressemitteilungen rausgegangen sind. Er konnte davon ausgehen, dass auch keine Presse kommen würde. Dass es wir geht dann doch, hier um Presseberichte. Dass wir dann doch noch welche hatten und so weiter, ist sogar noch der Arbeit von der Martina zu verdanken, die noch bei einigen Redaktionen angerufen hatte und so weiter. Der hat das gemacht, um es mal ganz deutlich zu sagen, um Leute aus der Reserve zu locken und zu sagen, ja, es ist gar keine erschienen und so weiter, um dann sagen zu können, er hat von Anfang an die Euvicon als falsch in dieser heißen Wahlkampfphase, in diesem Format überhaupt durchführen zu lassen. Weil das geht hervor aus seinen ganzen Eintragungen, die er in den Pads in der SG Presse bei unseren Pressemitteilungen gemacht hat. Dort sind fast 15. Ich schicke keine Links hier. Dort steht das alles, das kann man in Zusammenhang bringen, da wird eine Strategie verfolgt, die muss halt benannt werden in einem gewissen Moment und so weiter. Hier wird gegen etwas gearbeitet und nicht für etwas. Das ist, glaube ich, dir Matthias in dem Punkt. Wischer, ich habe dich gesehen, aber nochmal meine Kritik an Matthias. Wenn wir hier über dieses Thema diskutieren und du kurz vor Ende der Diskussion plötzlich so ein neues Fass aufmachst, wo du Informationen hast, schon seit Wochen wahrscheinlich Informationen hast und uns damit dann konfrontierst, dann reagiere ich verärgert. Und ich hoffe, wenn du morgen früh darüber nachdenkst, dass du sagst, okay, diese Verärgerung kann ich verstehen. Warum bringst du diese Sachen nicht... Ich habe die Information nicht seit Wochen. Das gibt es seit 2 Tagen, als das Pressepad also, in der Nachlese gemacht wurde. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Information, dass irgendwas in Anführungszeichen sabotiert wird von Menschen, dass du dieses Empfinden nicht schon früher hattest. Dann frage ich mich, aber keine Beweise. Ja, okay. Gut, Wischer. Ganz kurz, ich muss mal schnell was zu trinken holen. Ich bin gleich wieder da. Wischer, bitte. Ich will darum bitten, solche Politik, Pseudo-Boulevard-Diskussion hier nicht in der AG-Sitzung zu führen. Ich habe da ehrlich gesagt auch gar keinen Bock drauf, mir das anzuhören, weil es mich nicht interessiert. Also das heißt, ich interessiert, aber nicht diskussionsfähig finde. Und ehrlich gesagt hier nicht der Ort, dass an dem man so ein Zeug hier mit Beschimpfungen oder Unterstellungen und Anschuldigungen, die an Leute ausbringt, die nicht anwesend sind und sich nicht verteidigen können, dementsprechend hier vorzubringen. Mein Gott, dann beenden wir halt mal die Aufnahme und schließen die Sitzung und dann können wir uns vielleicht erstmal aussprechen und dann vielleicht auch mal was ausmachen, um die vorzuladen, damit die sich auch verteidigen können. Das machen wir nicht. Nein. Wir machen erst die Sitzung zu Ende und nach der Sitzung können wir gerne darüber sprechen. Wir haben ja, auch 4 und dann... Gut, dann gibt es dann jetzt akut noch jemanden, der in der Aufnahme etwas dazu sagen möchte? Nur um das festzustellen, ich wollte nicht, dass wir es nicht mehr aufnehmen und dann ohne Aufnahme weiterleben, nein, sondern das ist dem aber, Thema generell nicht hier ja, so das ist ja auch so, ist ja auch so verstanden worden und ich habe es auch für mich persönlich so zur Kenntnis genommen. Ich war halt nur ein bisschen erregt gerade. Dann, also nochmal die Frage, irgendwas Wichtiges zu diesem Thema, was unbedingt jetzt noch mit auf die Aufnahme soll? Gut, da wird alles weitere nach der Aufnahme besprochen. Dann kommen wir zum nächsten Top 4 DGB-Vorschlag. Von wem kommt das? Von mir. Ja, ich bitte da um Aufklärung oder um Durchblick. Ich habe ja eine Sitzung mitgemacht vor 2 Tagen, auch mit Jill in der AG Europa. Da wurde ich stumm gestellt, weil ich genau wissen wollte, obwohl die AG Europa ja diesen Marshallplan so toll findet und es ja in die Initiative Gemeinsames Wahlprogramm anscheinend auch einbringen will und so weiter, um da auch mal Klarheit zu bekommen, wie denn dieser Marshallplan des DGB genau abläuft, mit welchen Zahlen da kalkuliert werden. Und ich meine, bei der Euvicon, da gab es einige Fragezeichen, wie eben Herr Didier dann eben vorgestellt hat, wie die Anleihen dann mit der Transaktions 1% dann dementsprechend über 9 Jahre hinweg dann dementsprechend finanziert wird. Und da will ich einfach wissen, mit welchen Zahlen der DGB dann pro Jahr denn rechnet und auf welchen Fakten das dann basiert. Gerade was ja einer gerade gesagt hat, Stefan, schon wieder abgehackt? Nee, das nicht. Hast du keinen Da haben sie so ausliegen gehabt, Profile, einen Marshallplan für Europa, vom so schöne Heftchen, wo das alles zusammengefasst drin steht. Hast du ja, keins mehr bekommen? Doch, aber da sehe ich keine konkreten Zahlen drin, sonst muss ich es überlesen haben, wo hier ein Plan drauf ist, wie das eben über die 10 Jahre verteilt ist. Jill hat ja auch da keine Antwort gehabt, auch die anderen, die in der AG Europa da waren, und weil ich dann eben genau nachgehakt habe, das hat Jill missfallen und dann wurde ich eben halt stumm gestellt und er hat gemeint, er hätte ja hier das ja, Datum in der AG Paul, Europa und klar. So weiter. Die ja, Frage eben. Ist und klar, ich möchte einfach weißt einen Plan was? Haben, eine Tabelle, um zu sagen, ja eben, einen Link oder so weiter, wenn da einer was mehr drüber weiß, wie die Kalkulation läuft, die genaue Kalkulation des DGB, auf welchen Zahlen die basiert, da wäre ich sehr, sehr dankbar, rein wissenshalber. Also ich habe mir das heute auch mal überlegt und man kann da vielleicht mal anrufen bei dem DT oder so oder in der DGB-Geschäftsstelle eben. Wir stehen hier auf der Seite 26, steht hier da die Grobübersicht hier mit den großen, Pfeile. Also geplanten Zahlen. Ja. Was? Was mir vor allem nicht, was mich interessieren wird, ist, was da nicht hervorgeht, ist die Rendite, wo denen versprochen wird, für die New Deal Anleihen, die in Wert von 180 Milliarden, die jährlichen, wie viel Rendite, die, also mit was die da rechnen und mit der Haltezeit, also wie lange die halten, bis die dann völlig getilgt sind bei den 100 Milliarden Euro Tilgung. Bitte? Dann siehst du, es gibt ja Fragen dazu. Und wir befinden uns ja hier in der Finanzpolitik, die ja auch sagt, okay, wenn der Marshallplan dann irgendwo tatsächlich mal eintreten sollte, dann sollten wir ja auch mal ein bisschen kalkulatorisch vorgehen und mal ein bisschen durchrechnen, die ganze Geschichte. Und ich meine, es basiert auf Anleihen. Anleihen ist Finanzmarkt. Beim Finanzmarkt kann sich einiges so tun. Der kann auch mal vielleicht auch ganz ausfallen. Ja, man befürchtet ja auch jetzt wieder einen Crash an der Börse und so weiter. Ja, und da, ob man die Transaktion von 1% dann auch wirklich in dem vollen Maße dann auch zur Realität wird, könnte man ja mal in Frage stellen und so. Und da würde ich ganz gerne wirklich harte Fakten und harte Zahlen haben in einer Tabelle. Ich denke, das sollte man mal, gibt es bestimmt noch einen ausführlicheren Konzept oder so, dass man das vielleicht einfach mal da anfragt, am besten direkt beim DGB, denke ich. Oder ich weiß nicht, ob der Chill oder die AG Europa-Leute da wirklich viel besser drin sind, als das da durch die Broschüre da vermittelt wird, aber fragen wir mal. Darum wurde ich anscheinend deswegen auch stumm gestellt, weil es nämlich da auch keine Antwort gab auf meine Frage. Also, Paul, geht's jetzt gar nicht. Also, es geht um die Frage, gibt's sowas? Weiß noch jemand anderes noch irgendwas zu dem Thema? Hat jemand anderes Informationen darüber, wie der DGB-Vorschlag genau aussieht und wie die das genau finanzieren wollen? Ich glaube, das ist relativ einfach, wenn man ihn direkt auf seine E-Mail-Adresse anschreibt. Die steht bei dem Ding nämlich drin, bei diesem Informationsteilchen, das man dort sich holen konnte, diese Broschüre. Jo. Ich suche schnell raus, Moment. Dann ist dir vielleicht, Paul, mit dieser Information auch schon geholfen und dann kannst du dem auch selber quasi nachgehen, richtig? Genau, und das werde ich auch machen. Vielen Dank. carinaortmann@dgb.de steht da bei der Fragen. Und eine Telefonnummer ist auch angegeben. Ja, weil es ja ein wichtiger Teil... Genau, trag es ins Pad. Oder AMT wollte es gerade machen. Ja, ich habe auch noch zusätzlich eine E-Mail-Adresse, die hat er nämlich auch aufgeschrieben. Das heißt, soll ich die direkt dem Paul geben oder soll ich die ins Pad reinschreiben? Ans Pad wäre mir lieb. Kann ich es auch lesen. Ja. Da er sie selber freigegeben hat bei der Veranstaltung, glaube ich, sollte das in Ordnung sein. Gibt es da von irgendeiner Seite Bedenken? Gut, dann mache ich das. Thema damit beendet, Paul? Ja, ich werde jetzt einfach mal durchlesen und weil es da an Hard Facts so gibt, klarer Fall, ja. Dann würde ich gleich weitermachen mit dem Top Sonstiges. Ich habe letzte Woche ein wenig an dem Menü rumgebastelt, ein bisschen was umstrukturiert im Blog. Sprich, ich habe eine kleine Info hinzugefügt über die AG, habe den Medienbereich geändert, dass es keine Texte und keine Audios mehr gibt, sondern nur Videos und habe den FAQ-Bereich erstmal nur umgewandelt in einen Kontaktbereich. Sprich, man kann da jetzt sozusagen dieses FAQ-Fenster nutzen, um einfach auf dem Blog quasi direkt eine Frage zu schreiben, wenn man nicht ins Mammel kommen möchte oder nicht auf die Mailingliste sich eintragen möchte. Und wir hatten heute, Rudi, ich und ein paar andere, diskutiert, dass wir jetzt auf dem Blog eine kleine Serie schreiben wollen, und zwar so zu Themen populärer Irrtümer, die es so im Finanz- und Wirtschaftssystem gibt oder in der Diskussion darüber gibt. Und wir werden jetzt anfangen mit einem Artikel über das Zentralbankgeld und dann ein Artikel über von Rudi über die Wettbewerbsfähigkeit. Und dann mal sehen, was da noch weiterkommt. Genau, da kann ich bin wieder da. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausschweifen zu diesem Thema mit der Serie. Es war also so, dass ich heute Morgen auf der Fahrt zur Arbeit plötzlich das Bedürfnis hatte, einen Blogartikel zu schreiben, also meinen allerersten Blogartikel, wo ich mich dann sozusagen ins kalte Wasser geworfen habe, und hatte mir das Thema der sogenannten Wettbewerbsfähigkeit in der Eurozone angenommen. Ich hatte also, ich fahre jeden Tag dann fast eine Dreiviertelstunde zur Arbeit, habe da also im Kopf schon so ein bisschen dran gearbeitet und habe mich heute Vormittag rangesetzt und habe halt so einen Artikel geschrieben. Und dann hatte ich das an die Leute, die halt am Blog sehr viel arbeiten, so wie Cosmic, Matthias und Wischer und noch die Koordinatoren angeschrieben und habe gesagt, Mensch, ich habe hier mir mal was ausgedacht. Was haltet ihr davon, weil ich ja eben nicht so, habe ich es begründet, der begnadete Schreiber bin, ob man sowas veröffentlichen könnte. Und dann kam eben die Resonanz, dass gerade vorgestern Matthias einen Blogartikel geschrieben hat und dass Wischer auch einen in der Pipeline hat und ich mich dann noch bitte ein bisschen zurückhalten soll, weil man solche Artikel bitte nicht drei an einem Tag veröffentlicht, sondern dann eben ein bisschen Zeit lässt, dass die Menschen, die den Blog lesen, auch ein bisschen Zeit haben, darauf zu reagieren und in Ruhe zu lesen und dass man sowas in verschiedenen oder in Stufen macht. Und habe ich dann auch verstanden. Wie gesagt, ich bin ja kein Blogger. Dann kam ich in die Diskussion mit Wischer, weil er eben seinen Titel Geschäftsbanken verleihen kein Zentralbankgeld, war sein Thema. Und irgendwann kam mir die Idee zu sagen, Mensch, könnte man, weil das ist ja so ein typisches Thema, was wir in der AG auch ständig besprechen, könnte man aus so etwas nicht eine Serie machen mit dem Obertitel Populäre Irrtümer? Und hatte vorgeschlagen, zu sagen, wir fangen mit Wischers Artikel an, populäre Irrtümer, Geschäftsbanken verleihen kein Zentralbankgeld. Und Artikel 2 wäre die Sache mit der Wettbewerbsfähigkeit und man könnte das weiterführen. Ich weiß, dass Nikolai zum Beispiel mal einen sehr schönen Blog-Eintrag auf seinem persönlichen Blog gemacht hat zum Thema Tage 2 Seiten. Man könnte was schreiben über den Irrtum, dass eine Staatsfinanzierung über die Zentralbank Hyperinflation erzeugt und so weiter und so fort. Und habe dann die Koordinatoren und Blogbetreiber angefragt, was die davon halten, und es gab im Prinzip positive Resonanz und wir haben uns dann entschlossen, wirklich daraus eine Serie zu machen, eine regelmäßige Serie mit dem Obertitel Populäre Irrtümer. Und vorhin vor der Sitzung hatten wir das gesagt, dass wir versuchen, einmal die Woche oder vielleicht alle 14 Tage spätestens so einen neuen Blogartikel zu schreiben. Für Top Sonstiges war das ein sehr langer Beitrag von mir, aber dann seid ihr informiert, worum es überhaupt geht. Ja, also was Wischer jetzt gesagt hat, finde ich sehr gut. Rudi auch. Das Schreiben, das Bloggen ist ganz, ganz wichtig. Überhaupt so eine Serie, die, ja, das ist einfach Pflicht eigentlich. Und man kriegt eine Aufmerksamkeit. Und von der Aufmerksamkeit her, meine Erfahrung, 2 Artikel, maximal 3 innerhalb 7 Tage dürfen auf dem Blog drauf, weil sonst ist das für die Leute viel zu viel, weil die meisten oder viele Leute lesen die erst am Samstag oder am Sonntag, und da sie ja nicht einen Blog lesen, sondern 10, wenn da zu viel geschrieben wird, zu viel Artikel hintereinander kommen, gehen die Artikel unter. Aber sonst, super Sache, finde ich ganz klasse, toll, machen. Ja, die Erfahrung habe ich jetzt heute durch die Kommunikation mit Fischer auch gemacht, weil ich hatte gedacht zuerst, na, warum nicht, warum sollen nicht 3 Artikel an einem Tag drauf? Habe gelernt und dann gesagt, okay, genau das, was du gerade gesagt hast, einen längeren Zeitraum. Vorgestern, wie gesagt, kam der Artikel von Matthias, heute ist der von Fischer aufgekommen und wahrscheinlich machen wir dann am Montag also nicht schon übermorgen, sondern erst am Montag, den von mir. Wischer hat in seinen Artikel ein kleines Vorwort, ein Zweizeiler noch mit reingebaut, hat davon erzählt oder wollte es heute noch machen, dass wir zukünftig halt so eine Serie machen wollen. Und natürlich rufen wir auf, nicht nur die üblichen Verdächtigen, Nikolai, der sowieso schon auf seinem Blog ja schon Sachen hat, die er einfach kopieren könnte, und Patrick, der ja auch gerne schreibt, sondern auch andere, die eventuell, Piratos ist für mich zum Beispiel Ansprechpartner Nummer 1 zum Thema Staatsschulden. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Irrtümer. Zum Beispiel Irrtum Nummer 1 ist, dass Menschen, die Staatsanleihen kaufen, den Staat finanzieren. Piratos nimmt das mal so zur Kenntnis. Das ist ein Irrtum, das muss aufgeklärt werden. Das wäre ein super Blog-Eintrag. Und es gibt zig Themen, die wir damit einfließen lassen können. Wahrscheinlich werden wir problemlos 6 Monate damit füllen können. Okay, jetzt seid ihr informiert, was auf dem Blog passiert. Und wie gesagt, in der Vergangenheit war Blog ja ein bisschen sporadisch, aber irgendwie kam heute ein Anschub und das finde ich gut. Und wie gesagt, ich habe es das erste Mal versucht und die Resonanz war sehr positiv und vielleicht setze ich mich dann auch nochmal hin und schreibe auch noch weiter Beiträge. Und vielleicht sind auch andere motiviert, auch mal Beiträge auf dem Blog zu schreiben. Ihr müsst nicht was formulieren, was dann einfach nur reingestellt wird, sondern ihr könnt es dann an die Koordinatoren, an die immer im Blog irgendwo auftauchen, wie zum Beispiel Matthias oder so, einfach mal eine Mail hinschreiben, guck mal, ich habe hier was geschrieben, was haltet ihr davon? Und dann besser geht's, glaube ich, nicht, dass wir eine Kommunikation in diesem Bereich dann auch untereinander bekommen. Also ich habe heute sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht und kann nur anregen, dass andere das vielleicht auch so tun. Gut, gibt's noch Wortmeldungen zum Top Sonstiges? Speeder, du willst eine URL zum Blog haben? Ja, gebe ich dir gleich. Gut, wenn wir keine Wortmeldung mehr haben, ich frage noch ein letztes Mal. Dann schließe ich um 2:07 nach 2:07, also um 22:48. Warte mal noch. Ja, was gibt's noch? Ich wollte noch den Termin ausmachen für die Fortsetzung. Sorry, ja, okay. Genau, also wir wollen den Antrag zur Kreditlenkung oder Geldschöpfungslenkung, den wir begonnen haben auszuformulieren, wollen wir weiterführen. Ja, ich habe die nächsten Tage nicht so gut Zeit, also erst ab Sonntag wird es bei mir wieder gehen. Wie sieht es bei den anderen aus? Wir hatten gestern schon drüber gesprochen und der Tenor war so früh wie möglich und der Vorschlag war morgen Abend. Und es ist nicht so schlimm, wenn du nicht dabei bist. Ja, habe ich auch nichts dagegen. Dann empfehle ich dir, schick heute noch eine Mail raus. Morgen zweiter Termin, Finalisierung des Antrages. Okay, alles klar. Die URL habe ich ins Pad und ins Mumble. Danke, Schwimmbürger. Prima. Sehr emotionale Sitzung heute. Zu Anfang sehr informell, zwischendurch sehr emotional. Bitte alle Teilnehmer der heutigen Sitzung, dieses Emotionale niemals persönlich zu nehmen, sondern sich auch mal zu fragen, okay, wenn es schon so emotional ist, eventuell überdenke ich meine Position oder argumentiere zukünftig besser, anders oder sonst irgendwie. Ist nur ein persönlicher Aufruf von mir und wie gesagt, ich würde jetzt ganz gern den offiziellen Teil der Sitzung beenden. Ich weiß, dass wir anschließend hier noch weiterhin emotional diskutieren werden, aber immer dran denken, auf der anderen Seite vom Bildschirm und vom Mikrofon sitzt auch ein Mensch und dass wir versuchen, so menschlich wie möglich auch miteinander umzugehen. Also es ist jetzt 22.50 Uhr und ich beende offiziell die Sitzung und auch die Aufnahme. Ich danke euch vielmals für diese Sitzung. Ich fand es sehr, sehr gut und hoffe, dass wir nächste Woche genauso gut weitermachen werden.